Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, beziehungsweise mir fällt gerade ein, Julia hat gerade schon so eine schöne Begrüßung gemacht. Ist jetzt doof, dass sie jetzt höchstwahrscheinlich... Oder Tobi, hast du die schon mit drauf? Sag's einfach nochmal. Genau, das wäre toll. Dann mach du einfach nochmal die Begrüßung und dann kann Tatsu auch seine einleitenden Worte dann auch danach noch sagen. Und dann starten wir einfach so. Gut. Ja, hallo, ich bin Julia, Piratenbasis aus Hessen und... wir haben diese Sitzung einberufen, eine Aussprache zwischen den hessischen Piraten und dem Bundesvorstand, weil auf dem letzten hessischen Landesparteitag ein Meinungsbild eingeholt wurde über die Zufriedenheit mit der Arbeit des Bundesvorstands. Dieses Meinungsbild ist ziemlich negativ ausgefallen und wir haben, also Alios und ich, haben uns gedacht, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, wenn wir direkt miteinander darüber sprechen, wo Kritikpunkte an der Arbeit mit dem, des Bundesvorstands sind und wie wir vielleicht die Kommunikation zwischen den Hessen-Piraten und dem Bundesvorstand verbessern können. Ja, vom BUFO sind jetzt Alios, Johannes und Tatsun da. Ursprünglich hatten sich noch Julia, Schramm und Pungler angemeldet, aber da haben sich ja die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Aber es ist trotzdem schön, dass ihr drei auf jeden Fall da seid. Und ja. Dann übergebe ich mal an Tatsun. Ja, ich wollte eigentlich weniger einleitende Worte zu der Veranstaltung sagen, sondern die Gelegenheit nutzen, zu den Ereignissen der letzten Tage meine Gedanken mal kurz hier darzulegen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht oder geschafft, auch noch nicht gewollt. Und jetzt ist ein bisschen Abstand und da wollte ich jetzt, wo Leute zuhören und so weiter, das mal nutzen, anstatt das einfach nur ins Blog zu werfen. Zu Julia, es gibt da persönliche Gründe, damit ist das Thema mit dem Rücktritt erledigt und kann ihr nur danken für das, was sie gemacht hat und viel Spaß dabei wünschen, was auch immer sie dann jetzt in Zukunft macht. Bei Matthias, was er da im Moment macht, nämlich diese im Prinzip die Partei und den Vorstand mit er oder ich zu erpressen, das ist eine Sache, wo ich der Meinung bin, dass das gar nicht geht. Wenn man einfordert, dass Mehrheitsmeinungen akzeptiert werden sollen, dann muss das auch für ihn gelten und insbesondere die Sache mit dem Wahl- bzw. Programmparteitag im Frühjahr ist so eine Mehrheitsmeinung und Entscheidung aus dem Vorstand, die jetzt durch diese Aktion ausgehebelt werden soll. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich gehe davon aus oder erwarte, dass der Matthias sich an das, was wir intern vereinbart haben, nämlich dass wir die Zusammenarbeit formaler gestalten, mehr in den eigenen Ressorts arbeiten und uns nicht so oft gegenseitig die Augen auskratzen, dass das auch klappt, dass er das hinkriegt. Und wenn er das nicht schafft, dann muss er das, was er schon angekündigt hat, durchziehen, dann aber bitte ohne irgendwelche Bedingungen. Das wäre auch in Ordnung, wenn man dann einfach sagt, okay, es geht nicht mehr. Johannes, du bist ja gerade hier, deswegen auch direkt an dich das Feedback mit, du bist in dieser Partei, in diesem Vorstand Vertreter einer großen Mehrheit, einer des sozialen, progressiven Flügels oder Strömung, wenn man so will, und dieser Verantwortung musst du dir bewusst werden und es ist nicht nur der Johannes, der im Vorstand ist, sondern eben auch die Leute, die du vertrittst, die dich gewählt haben. Und denen wirst du im Moment nicht unbedingt gerecht, wenn du, was ich dir schon gesagt habe, dein Timing, deine Aktivitäten, teilweise die Art und Weise, ein bisschen Ungeduld, das mangelnde oder fehlende Gespür für gute und insbesondere auch für schlechte Gelegenheiten, ist tatsächlich berechtigter Anlass für Kritik an bestimmten Dingen. Und viele kleine, für sich genommen kleine Sachen und banale Sachen summieren sich als kleine Nadelstiche in Richtung der Kollegen, sodass dann wir jetzt dort sind, wo wir gerade stehen in der Situation, dass da irgendwas explodiert ist und dass da viele Kollegen sagen, so geht's nicht weiter. Ich glaube, es muss klar werden, dass auch wenn du politisch eine große Mehrheit vertrittst, dass du deine persönliche Lebensphilosophie nicht ganz die Mehrheit ist, auch nicht im Gremium. Und das, denke ich, muss man anerkennen und damit umgehen. Man muss sich auch klar werden, dass Idealvorstellungen, die man eventuell hat, persönlich und politisch, an gewissen Realitäten noch scheitern und noch nicht 100% umgesetzt werden können. Da gab es am Wochenende einen wunderschönen Artikel in der Flaschenpost, wie da ein Bürgermeister an der Realität eben auch knabbern muss. Ich würde dich bitten, dass du diese Hinweise, Wünsche und die Bitten, die von uns an dich kommen, dass du die tatsächlich erkennbar ernst nimmst, dass du auch mal eine Kröte schluckst, dass man Dinge vielleicht besser auch später verschiebt, weil jetzt gerade ein ungünstiger Zeitpunkt ist, dass man etwas strategischer handelt, dass du nicht so viele unüberlegte Schnellschüsse machst und dadurch Kollegen auf den Kopf, vor den Kopf stößt. Heute früh diese Twitter-Debatte um den Januar-Parteitag, den es logistisch nicht geben kann und politisch wahrscheinlich nicht geben wird. Das war auch wieder so ein Ding, wo ich völlig verstehe, wie dann gerade Sebastian halt sagt, das hat alles keinen Sinn. Es wäre echt cool, wenn du einfach mal öfter in der Nacht innehältst, mal kurz drüber nachdenkst und nicht alles und nicht sofort kommentieren musst. Man muss das nicht. Man muss nicht alles und nicht alles und nicht sofort was auf einen einprasselt, kommentieren. Man kann Dinge auch mal liegen lassen und sich so beruhigen lassen. Versuch bitte vorauszusehen, wie die Kollegen reagieren auf bestimmte Sachen und entsprechend zu handeln. Wir haben das gemerkt mit der Spendenaktion, wo eigentlich schon vor 14 Tagen klar war, dass auch der zweite Anlauf nicht klappen wird. Es wäre klasse, wenn wir auf langwierig und meiner Meinung nach sinnlose Einzeldebatten verzichten, wie zum Beispiel der Kampf um 30 Minuten Pseudo-Öffentlichkeit bei der Sitzung in Hamburg, wo es dann darum ging, ob wir irgendwie noch eine Viertelstunde was aufzeichnen, weil wir da über den Haushalt reden. Das kostet Kraft und Zeit, die das alles nicht wert ist. Wenn es zum Beispiel, versuch mal alternative Wege zu finden, wenn es darum geht, dass es kein Budget gibt in Höhe von 50.000 Euro, dann gibt es das eben nicht, weil es da keine Mehrheit gibt, dann beantrag halt Geld für jede Aktion einzeln. Dann gibt es eben 2.500 Euro hier, 500 Euro da und dann denke ich, geht das auch klar. Man hat ja gemerkt, dass es hilfreich ist, wenn bestimmte Dinge konkret auf dem Tisch liegen. Und ich hoffe, dass du das erkennst, dass das klappt, dass wir bis zum Ende unserer Amtszeit da zusammenarbeiten können und dass nicht noch ein Dritter irgendwelche Konsequenzen ziehen muss, weil es irgendwann einfach nicht mehr geht. Zu dieser ganzen Geschichte Matthias gegen Johannes, ich finde das ganz lustig, weil beide sich in manchen Dingen viel ähnlicher sind, als man es denkt. Da wird auch von außen ein bisschen was reingetragen in den Vorstand. Es ist so eine Stellvertreterdebatte für einen Kampf zwischen zwei Strömungen, zwischen den progressiven Piraten und den konservativen Piraten, wenn ich es mal plakativ zusammenfassen kann. Ist natürlich auch eine günstige Gelegenheit für Leute, die mit machtpolitischen und taktischen Spielchen jetzt hier Angriffsflächen sehen, um den ungeliebten Exoten im Vorstand, der halt ohne Socken irgendwo rumrennt, da loszuwerden. Das ist dieses Seehofer und dieses aus Bayern nach Berlin bellen, ist halt so Politik 1-0. Und das ist echt unangenehm und auch so leicht durchschaubar, dieses Spiel, dass Leute mitmachen, finde ich halt auch schade. Was den Vorstand und die Zusammenarbeit angeht, wir müssen anerkennen, in welcher Position wir Verantwortung übernommen haben. Das ist keine Puppenstube mehr, kein Kindergarten, kein parteigewordenes Heise-Forum. Wir sind eine Partei mit 35.000 Mitgliedern, 5, 6, 7% in Umfragen. Das sind Millionen von Wählern, für die wir Verantwortung haben. Und da müssen wir in dem Gremium, in dem wir Verantwortung übernommen haben, einfach auch persönliche Befindlichkeiten hinten anstellen können. Es geht nicht um ich, sondern es geht um wir. Wir müssen da zusammenarbeiten, wir müssen irgendein Wir finden, egal wie das aussieht. Wir müssen auf der einen Seite Kritik und Bitten von Kollegen annehmen und anerkennen und auf der anderen Seite müssen wir aber auch Zeit lassen, dass die Kritik wirkt, reflektiert werden kann und dass es auch die Veränderungen dann gibt. Das wird auch nicht sofort klappen. Da müssen wir wahrscheinlich alle Geduld und Rücksicht haben. Wir müssen anerkennen, dass jeder Kollege seinen individuellen Lebensentwurf hat und so vor sich hinlebt. Und gleichzeitig müssen wir auf die Bedürfnisse und die Wünsche der anderen Kollegen Rücksicht nehmen. Wir können uns also nicht alleine in diesem Vorstand durchsetzen. Wir müssen da zusammenarbeiten. Und das Projekt und die Aufgabe, die wir übernommen haben, ist einfach wichtiger als persönliche Ärgernisse oder Befindlichkeiten. Das müssen wir dann irgendwie hinkriegen, um da zusammenzuarbeiten. Um den Bogen zu kriegen zum Thema heute, was die Basis angeht und die Presse und die Öffentlichkeit und so weiter. Wir müssen es zulassen und akzeptieren, dass auch Amts- und Mandatsträger öffentlich mal unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Das funktioniert aber nicht, wenn jeder Streit oder jedes, nein, das finde ich nicht so, automatisch zum Streit unter Oberpiraten, rauer Wind an Deck und was es da alles gibt, hochstilisiert wird. Man muss lernen, dass wir bei uns eben genau diese öffentlichen Debatten führen wollen und dann muss man auch zulassen. Gleichzeitig muss man auch zulassen, dass es Räume und Möglichkeiten gibt, wie man auch persönlich miteinander reden kann. Sonst passiert nämlich genau das, was wir jetzt gesehen haben, dass Konflikte nicht gelöst werden, nicht aufgearbeitet werden und irgendwann knallt's. Und das war ja wohl unangenehm. Wir müssen auch, das gilt sowohl für die Leute, die jetzt auf Johannes rumhacken, als auch für alle anderen, dass wir demokratische Entscheidungen akzeptieren. Wir sind alle, die in dem Gremium sind, gewählt worden. Wir alle haben das Mandat der Partei, um die Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen treffen zu dürfen und so weiter. Und diese Entscheidungen sind auch nur dann zu revidieren, wenn man es selber wieder auf demokratischem Weg macht und nicht durch irgendwelche Machtspielchen, Strippenzieherei oder halt twitternde Landesfürsten, was gerade so auch passiert. Wie das Ganze weitergehen soll, ist vielleicht noch interessant. Als Vorstand habe ich schon gesagt, wir müssen einfach ein Wir finden, ein Modus operandi, und dann klappt das. Für die Partei, wir müssen mal uns den Stock aus dem Hintern ziehen und den Erfolg oder Misserfolg einer Partei mit 34.000 Mitgliedern und Millionen Wählern nicht an den Socken eines Amtsträgers messen. Es sind nicht Einzelpersonen, die für diese Partei verantwortlich sind. Das sind wir alle. Diese Partei nennt sich basisdemokratisch Mitmachpartei, und es ist ein Unding, dass dann bestimmte Dinge auf Einzelpersonen projiziert werden, anstatt dann halt einfach selber bessere Arbeit oder selber lauter zu sein, dass ein Sandalenträger ohne Socken halt nicht mehr so auffällt. Was das nächste Jahr angeht, bis zum Bundestag, müssen uns das mal klar machen, dass wir als Piraten mit den Themen Transparenz, Offenheit, Integrität, Korruptionsbekämpfung, Bürgerbeteiligung, Teilhabe, sind wir quasi von den Bundestagsparteien unangreifbar. Denn sobald man auf uns rumhackt, deswegen wird klar, welche Defizite im Bundestag und bei den anderen Parteien bestehen, sodass das wie ein Bumerang zurückfällt. Wir brauchen uns eigentlich nur gelassen zurücklehnen, unsere Vorstellung von Politik vermitteln, von einer besseren Gesellschaft ordentlich abliefern, und dann werden wir als stärkste Oppositionsfraktion nächstes Jahr im Bundestag vertreten sein und den Laden da ein bisschen aufmischen. Und wäre cool, wenn wir das hinkriegen. Das war's, danke. Ja, danke schön, Herzum. Ich sehe, Julia ist jetzt auch dazu gekommen. Herzlich willkommen. Und der Tumay möchte was sagen. Dafür musstest du hier in den Sprecherraum kommen. So, jetzt. Kann ich? Ja, wunderbar. Ah, okay. Ja, guten Abend erstmal alle miteinander. Ich bin jetzt mal in die Bresche gesprungen, weil ich jetzt erstmal mit so einer gewissen Erwartungshaltung bezüglich der Kritik an sich aus dem Landesverband Hessen beziehungsweise die Basis zum Ausdruck gebracht hatte, hier reingekommen, und war ehrlich gesagt ein bisschen jetzt überrascht über die Ansage vom Tazun an den Johannes. Ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren, außer telefoniert er nicht miteinander oder kommuniziert er nicht richtig miteinander, weil da war ich jetzt ein bisschen irritiert. Ansonsten, ich sage jetzt mal, weil das jetzt mehrmals irgendwie auch in der anderen Ansprache kam, wie ihr als einzelne Person euch in der Öffentlichkeit darstellt oder nicht, also jetzt in eurem Kleidungsstil oder sowas, das steht mir überhaupt nicht zu beurteilen, und das muss jeder machen, wie er will. Aber was mir persönlich sehr wohl was ausmacht, ist, wie ihr unsere Themen, also und unsere, damit meine ich die der Piratenpartei, nach außen darstellt. Und da muss ich sagen, ich meine, da erzähle ich nichts Neues, das haben wir jetzt wirklich durch Medien und weiß der Geier, Twitter, über alle Medien haben wir das mitbekommen. Ich glaube, dass jeder, der ein bisschen stärker von euch in der Öffentlichkeit steht oder sich einbringt, gut daran täte, in meinen Augen jedenfalls, seine persönliche Agenda zurückzustellen. Dass wir besondere Vorlieben haben, mag sein, aber ihr seid nicht in den Bundesvorstand, jedenfalls aus meinem Verständnis heraus, gewählt worden, eure persönliche Agenda da zu präsentieren, sondern ihr seid dafür eingewählt worden, um unsere aller Themen nach außen zu kommunizieren. Und an der Stelle würde mich interessieren, weil es eine ganze Reihe von Themen ist. Ich will das jetzt nicht jemandem wegnehmen, das mit der Zeile 65. Das Thema Transparenz ist in den letzten Wochen halt verstärkt durch die Medien gegangen. Da hat man von uns eigentlich aufgrund der persönlichen Selbstbeschäftigung so gut wie nichts mitbekommen. Also das Thema Index war so am Rande. Ich habe das Gefühl, das kam auch eher von außen. Und dann gibt es halt jetzt wohl in nächster Zukunft, ich glaube, Tag der Transparenz heißt es, aber es kann auch Tag der Korruption heißen. Da steht auf jeden Fall wieder was an. Also, mich würde interessieren, wie ihr gedenkt, solche Themen nicht an uns vorbeigehen zu lassen, weil das Problem ist, dass das Themen sind, europäische Themen. Und wenn wir als einzelne Landesverbände vielleicht was machen, ist das zwar schön für die Landesverbände, wir sind ja eigentlich als Bewegung mehr als nur im Land dich bewegt, angetreten? Da würde mich interessieren, wie ihr das organisieren wollt. Ob es da irgendwelche Leute, Beauftragungen, die sich um die Dinge kümmern, ob das über die Presse läuft. Mir ist da einfach nicht klar, wie Themen an uns nicht vorbeigehen. Das andere ist, eben in Anknüpfung auch an das Erste, dem der Ansage von Tatsun an Johannes. Das eine ist, dass ihr zusammengewürfelter Haufen seid und ihr vielleicht euch mehr oder weniger gut kennt. Ich kann das verstehen, dass man da vielleicht auch nicht unbedingt immer den anderen sofort mag oder mit einem warm wird. Aber was tut ihr konkret, um Team zu werden? Denn das brauchen wir. Und als Einzelkämpfer werdet ihr scheitern in meinen Augen. Dafür ist die Arbeit viel zu viel. Und wenn ihr das nicht hinkriegen sollte, was macht ihr, um mit den persönlichen Konflikten umzugehen? Weil was nicht sein kann, ist, dass ihr da, weil ihr einfach auch in der Medienöffentlichkeit steht, das in der Öffentlichkeit austragt und da im Grunde eine Bühne oder Popcorn für andere bietet. Ich glaube, da solltet ihr auch eben zum Telefon greifen oder wie auch immer. Ich bin mir sicher, das kann man mit Professionalität durchaus hinkriegen, indem man persönliche Sachen halt zurückstellt. Das andere ist eher ein organisatorischer Punkt, der jetzt nicht nur eine Großkritik ist, aber ich würde mir grundsätzlich eine stärkere Zusammenarbeit wünschen, zum Beispiel auch über die virtuelle Zusammenarbeit, die ich für die Länder benutzt wird. Aber ja, eigentlich hätte ich da auch ein bisschen stärker noch jemanden zum Bund aktiv drin, also nicht nur zum Zuhören und mal kurz schnacken, sondern wirklich mit zu koordinieren und Sachen zu rocken. Danke. Ja, danke. Nur kurz zum Organisatorischen. Der Alios hat das jetzt schon ganz gut gemacht und sich einfach in dem Pad als Unterpunkt zu Thomas Redebeitrag eingetragen. Ich glaube, das ist am strukturiertesten, wenn ihr das einfach alle so macht. Also wenn ihr zu irgendeiner Frage oder einem Kritikpunkt eben Stellung nehmen wollt, dass ihr euch einfach als Unterpunkt von dem Redebeitrag reinschreibt. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach bei Alios an. Kurz dazwischen, Thomas, ganz den Schluss, das war wirklich sehr schwer zu verstehen und den letzten Satz habe ich gar nicht mehr mitbekommen, was eigentlich dann der Kern der Frage auch war. Entschuldigung, habe ich nicht mitbekommen. Also der letzte Satz war jetzt nicht zwingend Kern der Frage. Es bezog sich mehr auf meinen letzten Punkt, Zeile 77, dass ich mir mehr wünschen würde, dass jemand aktiv in der Bundesmarine dabei ist und nicht nur halt mal so zum Schnacken, sondern halt mehr auch zum gemeinsamen Organisieren und auch sondern rocken. das war aber unabhängig von den anderen beiden Punkten, die da vorgenannt wurden. Okay. Soll ich da mal? Das waren ja eine ganze Menge Fragen, deswegen, also der Kern der Frage, es waren ja ganz, ganz, ganz viele Fragen und Anmerkungen. Ich habe mir jetzt irgendwie zwei einfach rausgepickt. Irgendwie, das eine ist halt die Pressearbeit, weil ich ja die sozusagen bis Hamburg, wo wir uns getroffen haben vor ein paar Wochen, habe ich die ja im Bufo gemacht. Das machen jetzt Sebastian und Bernd zusammen weiter. Aber deswegen bin ich da wahrscheinlich dann jetzt irgendwie am qualifiziertesten von uns irgendwie zur Pressearbeit was zu sagen. Natürlich, also die Erkenntnis ist natürlich da, dass man gerade solche Termine auch monitoren muss. Also das ist auch eine der ersten Sachen, die das neue Pressesprecherteam gemacht haben. Die haben einen Kalender angelegt. Das ist ein Google-Kalender, wo sie halt alle möglichen, ne, wichtigen Tage, irgendwie Tag des Welt-AIDS-Tag, irgendwie welche wichtigen Konferenzen sind, wann wichtige Plenarsitzungen im Bundestag sind zu Themen, die uns berühren. Wenn ihr da aber noch Input habt, sprecht da am besten irgendwie die Anita an oder Jörg. Ich glaube, das sind da die beiden richtigen Ansprechpartner. Was die beiden halt auch gemacht haben, um eine gute Pressearbeit sicherzustellen, das ist ja eben nicht nur sozusagen, dass man durch Pressemitteilungen auf aktuelle Themen reagiert, sondern da gehört ja dann zum Beispiel eben auch das Aufbauen von den Kontakten zu den verschiedenen Medien auf dazu, und das hat haben die Anita und der Jörg relativ strukturiert sozusagen vor ein paar Monaten angefangen und zu machen, haben sich jetzt erstmal haben jetzt sozusagen erstmal die Printmedien abgearbeitet. Ich glaube, Gero hat da Anita sozusagen in Berlin, die sind ja beide aus Berlin, unterstützt. Die sind im Prinzip ja die Hauptstadtmedien haben die abgeklappert. Wir hatten da so einen gemeinsamen Kalender, diesen erwähnten Google-Kalender. Da habe ich das halt gesehen, dass die irgendwie so zwei pro Tag irgendwie zwei Redaktionen irgendwie strukturiert angesprochen haben. Und der Jörg hat das, der ist ja in München, der hat das da sozusagen für die süddeutschen Medien dann ein bisschen übernommen. Also das heißt, da wird das gerade strukturiert, um dann eben halt auch dort reagieren zu können. Aber es hilft natürlich noch nichts, wenn man jetzt irgendwie nur die ganzen wichtigen Sachen im Kalender stehen hat. Da ist es halt auch wichtig, dass da die Pressemitteilungen erarbeitet werden. Das macht halt primär im Moment die SG Presse. Die suchen halt auch immer ganz dringend Leute, die da mitarbeiten. Da hat es sich jetzt dann auch etabliert, dass es dann irgendwie so Schulungsmumbles gibt, erstmal so eine grobe Einführung, ne? Wie schreibe ich eine Pressemitteilung? Also weil es ist halt bei der Mitarbeit zum Beispiel eben beim Produzieren von Pressemitteilungen, was da primär gemacht wird. Wenn man es halt noch nie gemacht hat, dann gibt es halt ein paar Sachen, die man beachten muss und das muss man dann halt ein bisschen lernen. Aber da gibt es dann, die haben im Prinzip einen Pad-Server, da gibt es jeden Tag ein Tagespad, da stehen dann alle Themen drin, zu denen man an so einem Tag was machen kann. Das gibt ja natürlich immer jede Menge Themen. Und dann wird halt auf Input, also zum Beispiel haben wir heute diese eine Pressemitteilung da gemacht zu dem Refugee Camp in Berlin. Die kam, glaube ich, wenn ich das richtig mitverfolge, ich bin da erst relativ spät in den Entstehungsprozess eingestiegen, kam die aus Berlin und wurde dann nochmal auf Bundesebene umgearbeitet. Da wird halt auf jeden Fall werden Leute gesucht, die da mitarbeiten können. Dann die SG Lektorat, die guckt, na, die lektoriert halt Texte, die guckt dahinter drüber. Also da wäre, wenn ihr halt was macht, gebt die Themen an die Bundespresse. Man muss zu den PMs vielleicht noch dazu sagen, dass wir da eben tatsächlich wirklich dann auch immer eine programmatische Begründung brauchen. Also wie gesagt, das Ausarbeiten, also ihr könnt quasi von einem Rohtext anfangen, das sozusagen das Aufarbeiten hin zu einer Pressemitteilung, alles was dazwischen ist, sozusagen ist da potenzielle Kompetenz da. Aber womit ihr richtig helfen könnt, ist, dass ihr die Inhalte dann eben auch kurz programmatisch belegt, durch irgendwie Verweise aufs Grundsatzprogramm, auf Wahlprogramme, weil das ist so mit einer der Policies, dass halt so eine Pressemitteilung rausgeht, vielleicht auch noch zum Prozess. Wenn die PM fertig ist, müssen die potenziellen Zitatgeber ihr Okay geben, dann müssen zwei Leute ihr Okay geben. Das ist so eine Liste von Leuten, da sind mehrere Bufos drin, da sind die Pressesprecher natürlich alle mit drin und das ist halt dieses Vier-Augen-Prinzip, dass dann nochmal zwei drüber gucken. Ich konnte zum Beispiel heute die PM dann nicht freigeben, weil ich ein Zitatgeber war und das ist, also da gibt es diese Prozesse, das kann man aber auch im Wiki nachlesen auf der Seite von der SG Presse. Das wäre vielleicht so ganz grob einfach mal erklären, wie es funktioniert, mit dem Aufruf mitzumachen, was die Pressearbeit angeht. Und dann hattest du noch so angesprochen, zusammengewürfelter Haufen. Ja, das ist genau der Punkt bei in der Gremienarbeit halt, dass du eben nicht wie in der Firma sagen kannst, ich stelle mir da jetzt das beste Team zusammen und kann mir die Leute aussuchen, sondern das entscheiden wir halt irgendwie in demokratischen Wahlen. Und das war ja im Prinzip auch das, was Tatsun eben sehr eindrücklich irgendwie dargelegt hat. Und dann gibt es eben sozusagen zwei Möglichkeiten der Zusammenarbeit und ganz viele Graustufen dazwischen. Die eine, die auch höchstwahrscheinlich die effektivste und effizienteste ist, dass man einfach, ne, das, was glaube ich, man meint, wenn man, die arbeiten gut als Team zusammen. So, das ist der Optimalzustand. Für sowas da braucht man dann auch keine Geschäftsordnung oder so, sondern dann flutscht das einfach. Das will man natürlich eigentlich haben, weil es am effizientesten und effektivsten ist. Aber das lässt sich natürlich nicht immer herstellen, weil man sich ja eben die Leute nicht danach aussuchen kann, sondern dass die sind gewählt. So, und deswegen gibt es sozusagen ein Fallback-Szenario in der Gremienarbeit und das sind dann halt die Geschäftsordnungen. Das hatte Tatsun ja auch schon angesprochen. Und darüber haben wir uns dann eben verständigt, weil es sozusagen jetzt auf der Teamebene im Moment nicht so richtig gut läuft. Dass wir jetzt sagen, okay, dafür gibt es dieses Fallback-Szenario, wir arbeiten erstmal nach dieser Geschäftsordnung. Und dann kann man sich da formal Personal dran längs hangeln und die regelt das. Dafür ist sie ja auch da. Die ist ja nicht irgendwie ein Selbstzweck, weil es irgendwie Spaß macht, irgendwie zwei Hände zu heben und Geschäftsordnungsantrag oder sowas zu sagen, sondern die ist eben genau für solche Fälle dann da. Und das machen wir jetzt auch seit einiger Zeit. Und ich persönlich hab den Eindruck, dass die Arbeit dadurch auf jeden Fall jetzt wieder besser funktioniert als zu einem Zustand, wo wir irgendwie dann noch versucht, ein Team zu machen, aber es eigentlich so richtig waren in dem Moment. Und ich habe da jetzt aber ganz gute Hoffnung, dass sich das auf dieser Basis dann jetzt auch wieder entwickelt. Das wäre jetzt so meine realistische Einschätzung dieser Zusammenarbeitssache. Natürlich telefonieren auch Vorstände miteinander. Ich telefoniere persönlich nicht so gerne, aber wir kommunizieren natürlich miteinander, untereinander, aber manchmal, wie das halt ist, in sozialen Gruppen funktioniert es halt zwischen Leuten nicht, weil sie sich nicht verstehen, und da gibt es viele, viele Gründe für. Die würde ich auch gerne lösen, und ich denke, das geht auch allen anderen Bufos so, weil auch jedem, der da mal 3 Minuten drüber nachdenkt, ist auch klar, dass man dann eben, wenn man sich nicht nur an formellen Längs handelt, sondern sich wieder die Freiheit nimmt, sozusagen so zu agieren, dass man die Geschäftsordnung einfach gar nicht braucht, dann ist es natürlich ein wünschenswerterer Zustand. Und ja, das waren jetzt irgendwie so 2 Punkte, die ich rausgegriffen habe. Würde dann jetzt auch erstmal den anderen noch die Gelegenheit geben. Und hallo Hilope. Ja, hallo. Dazu wollte ich was sagen zu LV Wupo Zusammenarbeit und so. Ja, ich habe noch kurz gewartet, ob nicht Johannes noch dazwischendurch will, weil ich vorhin schon so viel geredet habe. Zum Telefonieren, ja, wir kommunizieren miteinander auch direkt. Hier habe ich mich jetzt entschieden, das öffentlich zu machen, weil man will in dieser Partei ja auch Transparenz haben. Das ist auch immer so gewünscht, und dann immer im Hintergrund nur bidirektional zu sprechen, ist auch nicht immer so toll. Ansonsten habe ich mich mit Johannes vorher schon länger und direkt ausgetauscht. Was das Thema politische Impulse angeht, möchte ich darauf hinweisen, dass es eine nicht zu unterschätzende Strömung oder Menge in dieser Partei gibt, die der Meinung ist, dass Vorstände unpolitische und verwaltende Hausmeister sind. Insofern würde ich den Ball ein wenig zurückspielen und sagen, dass dann tatsächlich Impulse zur Pressemitteilung zu politischen Aktionen dann nicht nur ausschließlich von Vorständen erwartet werden dürfen, sondern auch jedes Mitglied das machen darf. Ein Workflow für Pressemitteilung, hat Herr Aldus ja gerade gesagt. Insofern dort die Einladung an jedes Mitglied ohne Amt oder an einem anderen Gremium. Da kann jeder mitmachen. Was das Team angeht, hat alles eigentlich schon alles gesagt. Im Zweifel, man kann sich die Leute nicht aussuchen. Das ist keine Band of Brothers, der Vorstand. Das ist kein 9-köpfiges TKKG. Wir sind alle verschiedene Individuen. Wir repräsentieren die gesamte Bandbreite der Partei und dementsprechend auch die Konfliktlinien der Partei. Und da müssen wir irgendwie klarkommen. Und wenn das auf einer persönlichen Ebene nicht klappt, dann muss man sich auf eine formale Ebene zurückziehen. Das halte ich ebenfalls für sehr effizient. Was die Zusammenarbeit zwischen Landesverbänden und Bundesverband angeht. Ich müsste jetzt mal nachgucken, wer in der GO dafür verantwortlich ist. Der kommt dann halt in diese Marina mit rein. Für die Zusammenarbeit wäre es natürlich auch hilfreich, wenn nicht immer nur, das ist so ein bisschen gefühlter Eindruck, die Landesverbände es sich verbieten, wenn von oben der Bundesvorstand ihnen irgendwie reinredet oder was sagt. Auf der anderen Seite dann aber keine Beißhemmungen bestehen in offenen Briefen, Anträgen oder halt auf Twitter Rücktrittsforderungen. Das ist so eine Asymmetrie, wenn man die auflöst und da vielleicht tatsächlich zusammenarbeitet, wäre es wahrscheinlich hilfreicher. Okay, wenn jetzt keiner von euch noch direkt zu den Fragen Stellung nehmen will, würde ich sagen, machen wir mit Fredo weiter. Ja, hallo. Ich dachte ja, wir kommen vielleicht so ein bisschen in Dialog, deswegen wäre meine Bitte, dass wir uns alle ein bisschen kürzer halten, das mal vorneweg. Ich versuche das, deswegen beschränke ich mich auf 2 kurze Punkte. Der erste ist derjenige der Erwartungshaltung. Ich glaube, bei den Wahlen war den meisten klar, was der Schatzmeister machen soll, was der Genseck machen soll. Der Rest, die Vorstände, die Beisitzer und insbesondere der PolGF, da bestehen, glaube ich, sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen. Meine Bitte wäre, ob ihr mal in einer eigenen Jobdescription das nochmal für euch beschreibt, was ihr so tut, und dass wir dazu auch in Dialog kommen, ob das so gewollt ist, was die einzelnen Aufgaben sind, die Verteilung, die da grundsätzlich erstmal festgelegt werden, zusätzlich natürlich dann mit Beauftragungen und so weiter. Wir sowas hinkriegen vor der nächsten Wahl. Das könnte so ein bisschen den Frust auflösen zwischen der eine erwartet den rein Verwaltenden, der andere erwartet Impulse zu setzen, der dritte erwartet bloß eine Vernetzung. Der zweite Punkt wäre der Es ist nun mal so, dass nicht jeder von der Basis einfach mal eine PM rausjagen kann. Ich glaube, wir sind uns ja auch einig, dass es grundsätzlich gut so ist, dass es nicht so ist. Trotzdem muss es einen Prozess geben mit einer Diskussion zu einem Thema und das darf auch mal länger dauern als bei anderen Parteien. Aber es muss dann am Ende irgendwie auch mal ein Entscheidungsprozess her. Das kann auch nicht immer Liquid Feedback sein. Ich glaube, zum Thema Liquid Feedback wird der eine oder andere Hesse noch gerne was sagen. Wir müssten also gucken, was sind unsere Feedback-Kanäle? Soll es eher so hierarchisch sein, dass ihr quasi mit den, ich glaube, einer hat eben den Begriff Landesfürst benutzt, dort mit den gewählten Vorständen sprecht und die wiederum in ihre Basis reiterhören müssen oder was weiß ich, dann in die KVs und so weiter. Oder wie stellt ihr euch das vor? Es gibt da sehr unterschiedliche Angebote, also in einer Viertelstunde beginnt die Sitzung mit Bundesbernd. Der PolGF macht seine Sitzung im Mumble. Da kann man natürlich immer dazukommen und das Gespräch suchen. Aber es ist alles halt irgendwie so natürlich gewachsen. Es ist nicht irgendwo ein bisschen strategisch geplant. Also erstens Erwartungshaltung, könnt ihr Job Descriptions machen. Zweitens, wie stellt ihr euch die Feedback-Kanäle vor, dass ihr überhaupt im Austausch noch mit der Basis seid? Danke. Alias? Ja, zu den Job Descriptions, die stehen halt ganz genau in der GO eben festgelegt. Deswegen haben wir das ja da reingeschrieben. Das ist sozusagen die Liste der Aufgaben, die wir verteilt haben. Die haben wir halt untereinander verteilt. Wir haben größtenteils eigentlich die Aufgabenverteilung des vorherigen Vorstands übernommen, also ne, welche Bereiche es gibt, und haben die im Prinzip erstmal neu verteilt. Es sind auch einige dazugekommen, einige rausgeflogen. Aber das ist ja im Prinzip, weil deswegen steht es ja auch in der Geschäftsordnung, die der Vorstand sich selber gibt, wer welche Aufgaben macht. Das haben wir natürlich geguckt, wer kann welche Aufgaben am besten, wer hat auch Lust auf welche Aufgaben natürlich. Das kann man natürlich diskutieren, aber am Ende müssen wir uns ja die Arbeit aufteilen. Und da gibt es halt auch ein theoretisches Problem dabei. Deswegen wählen wir einen Vorstand, damit er Dinge tut. So. Und der Vorstand, welche Dinge er tut, das steht halt in der Sache. Ich werde jetzt gerade formell ein bisschen, aber ist vielleicht ganz gut, um das zu erklären. Wir geben uns eine Satzung, da schreiben wir grob rein, was wir wollen und was wir dem Vorstand zum Beispiel auch für Aufgaben geben, steht da ja auch zum Teil mit drin oder was wir nicht wollen, dass es zum Beispiel die Partei schädigt. Und dann wählen wir den. Das ist halt im Prinzip dieses Delegationsprinzip, ne? Weil wir gewisse Aufgaben eben nicht alle immer mit allen besprechen können, definieren wir Aufgaben in der Satzung. Vielleicht nicht genug, das kann man ja auch nochmal diskutieren. Dafür sind dann ja auch Satzungsänderungen dann da. Das kann ja auch ein Bundesparteitag tun. Und dann delegieren wir das an den Vorstand. Und der Vorstand delegiert es potenziell halt auch noch weiter, wie dass wir die Pressearbeit zum Beispiel sagen, das wollen wir Profis übergeben. Und dafür haben wir ein Pressesprecherteam, weil wir da auch vielleicht die Kompetenzen nicht haben. Wir haben natürlich Ansprechpartner im Bundesvorstand und die sind eben dann natürlich in beide Richtungen, müssen die kommunizieren, das ist natürlich auch klar. Das heißt irgendwie, sie müssen sowohl zu den Pressesprechern als auch zu der Basis ansprechbar sein. Aber wenn ich jetzt dann anfange, sozusagen über die Pressesprecher wieder die Basis entscheiden zu lassen, wenn ich die Pressearbeit sozusagen dem Bundesvorstand zuordne, dann kommt es zu was, was sich dann eben Delegationsdiffusion nennt. Ne? Wer delegiert da noch wen? Und mit den Delegationen gehen ja nicht nur Aufgaben her, da gehen ja auch irgendwie Rechte sozusagen mit über und Pflichten. Wenn jetzt nicht mehr ganz klar ist, wer delegiert da an wen, das ist hochinteressant, also so liquide Delegationssysteme sind hochspannend, irgendwie in der Graphentheorie. Aber das willst du halt nicht haben, gerade wenn es darum geht, irgendwie Sachen zu entscheiden, wo es einem wichtig ist. Dass da auch entsprechende Legitimation dann damit dabei verbunden ist. Und jetzt habe ich leider meinen zweiten Punkt schon wieder vergessen und vielleicht will jemand anderes noch antworten. Oh ja, ich sehe, Tarzan und Johannes wollen auch was sagen. Ja, also die Sache mit dem möglichst kurz halten kann ich nur sekundieren, weil ich glaube, es gibt relativ viele, die irgendwie was auf dem Herzen haben. Ja, Tarzan? Ja, ganz kurz, bezüglich der Erwartungshaltung und Jobdescription habe ich sehr bequem, weil ich vor der Kandidatur bzw. zur Kandidatur gesagt habe, was ich machen werde, habe auch diese Aufgabenbereiche entsprechend übernommen und bin insbesondere im Bereich, was Liquid Feedback angeht, gnadenlos messbar, denn wenn es nicht funktioniert, merkt man das. Und wenn Leute ihre Keys nicht kriegen, merkt man das. Und insofern habe ich da eine sehr bequeme Position, was meinen Job angeht. wie ich ihn mache, müssen andere bewerten. Was Strategie angeht, ist auch so ein Thema, was nicht so richtig mein Tisch ist. Da haben wir aber inzwischen auch intern erkannt, dass dort Verbesserungsbedarf besteht. Deswegen haben wir auch die Geschäftsordnung ein bisschen angepasst. Es gibt die Ausschreibung zur strategischen Kommunikation. Das kommt alles wahrscheinlich auch ein bisschen spät oder hätte schon eher da sein können, aber das lässt sich jetzt alles nicht ändern. Wir haben es erkannt, wir versuchen es jetzt besser hinzukriegen. Und was das Feedback angeht, E-Mail. Ich habe zum Beispiel von keinem Hessen-Piraten eine E-Mail gekriegt, warum ich bestimmte Dinge so und so mache oder sehe vor diesem Antrag. Das fand ich ein bisschen schade. Man kann mich auf Twitter ansprechen. Manchmal sage ich dann, schreib mir eine E-Mail, weil es zu lang ist, aber so ein kurzes Feedback kann man dann auch immer geben. Einige von uns nutzen dieses Solid-Feedback vom Johannes, wo man gezwungen wird, konstruktiv Feedback zu geben, dem man genau sagt, was einem stört und was, wo man denkt, wie es besser sein könnte. Bernd macht seine Sprechstunde, der Alius wird das auch machen. Ich habe auch vor, das ist noch nicht so, eine Sprechstunde zu machen, was das den ganzen Liquid-Feedback-Kram angeht. Das wird dann so nach Bochum anlaufen. Da wird es in den nächsten 2 Wochen noch ein paar Informationen geben, was da alles neu wird. Das ist aber hier der falsche Zeitpunkt. Ja, so viel von mir jetzt mal. Der Johannes, der hat noch gar nichts gesagt. Ja, ich ergänze nur kurz. Ich sehe das in der Jobdescription ähnlich wie Fredo. Ich glaube, die Satzung, die Geschäftsordnung, die lässt sehr viel Spielraum, das genügt nicht. Und es ist eine gute Anregung, dass wir in unseren Tätigkeitsberichten und auch zum Ende der Amtszeit auf jeden Fall da einen Vorschlag machen. Das kann natürlich nur ein Vorschlag sein für den neuen Büro dann. Aber es gibt da natürlich auch nicht nur das Was, welche Aufgaben ich übernehme, sondern auch wie ich sie erfülle, wie ich eine Öffentlichkeitsarbeit übernehme, wie ich die parteiinterne Kommunikation, wie ich die Vernetzung mit den Gliederungen erfülle. Die Frage war ja auch vorher von Tumay, wer kommt überhaupt in die Marina, die virtuelle, kommen dann wirklich viele Büros, kommt da genau einer, wechselt man sich ab, ist es konkret und so weiter. Also das genauer zu fassen, das finde ich eine sehr gute Anregung von Fredo. Feedback, ich habe, wie gesagt, meine Sitzung immer Dienstagabends um 8. Da ist jeder willkommen, auch wenn wir vor allem Arbeitsprozesse haben, ist immer ein bisschen Luft für Fragen. Ihr könnt mich per Mail erreichen, per Telefon, alles im Wiki, per Twitter sowieso, am einfachsten per DM oder per Menschen. Und sehr, sehr gerne per Solid Feedback diese Tickets, die ich da bekomme. Relativ spärlich, aber wenn ich sie bekomme, sind immer extrem hilfreich, weil, wie Tatsu schon gesagt hat, die dann sehr genau aufschlüsseln, was ist wahrgenommen worden, was war die Erwartung und was wo ist die Diskrepanz zwischen dem, was gewünscht war und was passiert ist und was soll jetzt besser laufen. Das ist immer ein kleines Geschenk für mich, so ein Feedback-Ticket, zumindest in 95% der Fälle, weil ich damit sehr, sehr viel anfangen kann. Leider vielleicht noch als Nebenbemerkung, gibt es gerade technische Probleme im Entwicklerteam, deswegen wird es seit mehreren Wochen nicht weiterentwickelt bei Solid Feedback und deswegen stehen auch die öffentlichen Tickets noch bisher nur manuell mit großem Zeitversatz online. Ich hoffe, das bessert sich noch. Gut, ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, irgendwie Fragen oder Feedback zu geben. Es hatten ja einige auch schon vorher Fragen ins Pad geschrieben, unter anderem Torombi. Ich weiß nicht, ob der da ist, was sagen möchte. Ja, du bist dran. Okay, er macht sein Mikro an. Ansonsten könnt ihr auch, also wenn ihr was sagen wollt, Kritik äußern wollt, euch in die Redeliste im Chat einzufragen und nach Vorrunde steht da noch niemand. So, wollen wir mal gucken. Bin ich verständlich? Ja. Na gut, prima. Ja, ich hatte ja schon ein paar Fragen geschrieben, im Pad nachlesbar. Also die erste war etwas provokant formuliert, was letztendlich den BUFO-Mitgliedern an der Postulat-Themen-Stadtköpfe nicht bekannt ist. Ich möchte eigentlich, wenn ich einen Parteivorstand irgendwo öffentlich wahrnehme, nicht etwas über seine persönliche Lebensgeschichte wahrnehmen, sondern ich möchte gerne, dass er die Geschichte der Partei, die Themen der Partei, die Anliegen der Partei transportiert, unabhängig von irgendwelchen Einzelschicksalen. Vielleicht verstehe ich das falsch, vielleicht versteht aber auch der ein oder andere im BUFO es anders. Dann wäre die Frage, wer hat denn da ein Verständnis, was er anpassen sollte? Okay, mag einer von euch aus dem Büro dazu Stellung nehmen? Also ist Themen statt Köpfe für euch überhaupt irgendwie, also ist das ein Slogan oder ist das was, dem ihr euch irgendwie verpflichtet fühlt und was bedeutet das für euch? Ja, Bernd ist da, hallo. Ja, ich wollte nur sagen, Themen statt Köpfe ist so ein Prinzip aus den Gründertagen, was teilweise unreflektiert vor der Partei hergetragen wird. Meiner Meinung nach bedeutet das, dass diese Partei nicht sowas will wie ein, also kein Franz Josef Strauß will, der sagt, dort geht's lang und nicht, dass wir jeden, der den Kopf ein bisschen rausschaut, der bekannter wird, der ein bestimmtes Thema vermittelt, gleich um diesen Kopf kürzer machen. Ansonsten, ja, Bernd. Nee, ich will das eigentlich nur ergänzen, was oder bestätigen, was Tarzun sagt. Es sind Themen und Köpfe. Also der Erfolg der Berliner Piratenpartei hängt auch damit ganz stark zusammen, dass die Köpfe der Piraten in Berlin gezeigt wurden. Insofern ist es, denke ich, ganz wichtig, dass man auch Köpfe präsentiert, weil Menschen wählen die Piratenpartei, ich versuche das auch immer darzustellen, aufgrund ihrer Werthaltung, Mentalität, Lebenseinstellung, und dazu braucht man auch Menschen, mit denen man sich identifiziert. Beides ist wichtig, Themen und Köpfe. Na gut, dann mache ich meine Formulierung vielleicht mal deutlicher. Also es interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Einkommenssituation eines Bundesvorstandsmitglieds, das Dienstverhältnis eines anderen Bundesvorstandsmitglieds oder der Drogenkonsum eines dritten Bundesvorstandsmitglieds. Mich interessiert, was der Bundesvorstand oder der Mensch, der dieses Amt bekleidet, dazu beiträgt, die drogenpolitische Position, die einkommenspolitische Position, die Position zu einem bedingungslosen Grundeinkommen zu transportieren. Mich interessieren die Privatschicksale hinter dem Amt eines Bundesvorstands für das Jahr, wo diese Menschen, von denen ich einige ja persönlich kenne und sehr schätze, aber für das Jahr, wo sie Amtsträger sind, interessiert mich das ein Scheiß. Das möchte ich jetzt nochmal, das möchte ich gerne kommentieren, weil das in der Schärfe, ja, würde ich das gerne der, zurückweisen. Also der Johannes war zuerst auf der Liste, aber ich trage dich danach ein, wir haben einen Pit. Ja, lass Bernd ruhig vorher, da macht Bernd eine Stunde, da kann gerne. Ich möchte, warte mal eben, Bernd, du hast es zwar einfach noch nicht mitbekommen, wir haben ein Pad mit einer Rednerliste, da tragen wir uns, den Link hatte ich gerade nochmal links in den Chat gepostet. Ich gehe gleich eben meine Sprechstunde dann. Ich will nur einmal kurz sagen, das ist eine Einzelmeinung von dir. Was ich erlebe in den letzten Wochen und Monaten, ist zum Teil eine ganz schlimme Hetzkampagne gegen Personen. Gegen meine Person, gegen Johannes, gegen Matthias. Und es geht immer um die Personen. Die sogenannte Basis, die dann immer wieder benannt wird, treibt diese Personifizierung. Und wir haben durch unglückliche Formulierungen vielleicht ein bisschen dazu beigetragen. Aber jetzt zu sagen, wir sind daran schuld und tragen Verantwortung, das würde ich scharf zurückweisen. Mich ständig als Kriegsbeamten zu bezeichnen aus Kreisen der Piratenpartei, ist ein Label, was mir relativ egal ist. Da bin ich unbeeindruckt. Aber es wird letztendlich von der Basis dann auch gefördert. Und dann würde ich sagen, okay, wir wollen uns gar nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen, aber dann, liebe Mitglieder, dann unterlasst es auch bitte, uns personifiziert und sehr beleidigend ständig zu kritisieren. Das kann ich dann auch verlangen. Danke. Okay, Johannes? Mir wurde gesagt, ich soll lauter sein. Ist das lauter oder ist es noch, soll es noch besser sein? Also ich verstehe dich jetzt ganz gut, aber du bist tatsächlich ein bisschen leise. Okay, ist es so besser? Ja. Sehr gut, dann habe ich jetzt ein Headset mit reingesteckt. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich persönlich glaube nicht, dass Themen und Köpfe die Formel ist, sondern ohne Köpfe geht es nicht. Das sehen wir in dem Moment, wo Parlamente gefüllt werden, weil da wählen wir natürlich Köpfe. Also Köpfe steht immer für Personen auf Listen. Und solange wir das mit den Parlamenten machen wollen und so wie die demokratischen Regeln gestrickt sind und nicht irgendwelche Rotationsprinzipien im Monatsprinzip oder sonst was wie die Grünen erfinden, haben wir Köpfe, die Themen transportieren. Und sei es nur unsere Themen, die wir in Landtagen, in Bundesländern, wo wir im Landtag sind, die wir entwickeln, die sie dann in die Abstimmung ins Parlament tragen. Deswegen ist mein Versuch, einer Formel zu sagen, Themen durch Köpfe. Und da stehen eben die Themen und die Köpfe nicht mehr so isoliert, sondern die Köpfe haben die Aufgabe, die Themen zu transportieren. Aber wir negieren auch nicht mehr, dass es Köpfe gibt. Themen statt Köpfe ist immer so, wenn jemand Kopf rausstreckt und hat noch gar nichts gesagt, wird schon draufgehauen. Und bei Themen durch Köpfe ist die Erwartung, wenn der Kopf rausgestreckt wird, dass dann auch ein Thema da durchkommt. Und das ist auch vielleicht in Ergänzung auf das, was Tumay vorhin gefragt hat mit der Pressearbeit. Das, was Alios skizziert hat über die offiziellen PM-Wege, ist ja nur ein Teil der Pressearbeit. Öffentlichkeit. Jeder von uns Bundesvorstände hat natürlich auch Medienkontakte, wird angerufen von Journalisten und wird natürlich genau dann angerufen, wenn es spannend wird, wenn es emotional wird, wenn irgendein, wie Tatsum gerade sagte, irgendein Landesfürst schießt oder wenn gegenseitig geschossen wird. Und dann haben wir die Entscheidung, ob wir jetzt ein Statement zu einem Kopf machen, also zu einem anderen Landesvorsitzenden oder Bundesvorsitzenden oder zu einem Thema. Ich gebe da ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin jetzt am Freitag angefragt worden, Samstag zu den Tagesthemen zu gehen. Klar, ich dachte, das geht jetzt quasi um die Rücktritte und sonst was. Ich kam dann an in der Redaktion und habe plötzlich gemerkt, die wollten mich extrem konfrontieren. Sie wollten mich mit Aussagen von Bernd. Die haben die Aufnahme verlegt ins Schnittstudio, raus aus dem normalen Glaskasten, wo man neutral befragt wird. Ich sah schon ein Bild von der Pressekonferenz auf dem Monitor und sie wollten mich live Bilder von der Pressekonferenz zeigen, dann noch Zitate von Landesvorsitzenden und Kandidaten aus Niedersachsen mir vor die Nase knallen und sagen, Herr Ponader, sind Sie noch zu halten? Warum sind Sie noch nicht zurückgetreten? Und dabei möglichst mein entgleisendes Gesicht filmen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, dafür stehe ich nicht zur Verfügung für so eine Inszenierung. Ich bin hier, um über die Partei Auskunft zu geben. Wir haben einen Programmparteitag in 4 Wochen. Wir arbeiten programmatisch. Wir haben gestern Antragsschluss gehabt. Meine Aufgabe als PolGF ist es, darüber zu sprechen. Und habe dann ganz klar gemacht, ich stehe für ein Interview nicht zur Verfügung, wenn es sich um die ganzen Personalquerelen drehen soll. Und weil der Redakteur dann mich schon mal da hatte, hat er dann umdisponiert in einvernehmlich und wir haben dann vor allem darüber gesprochen, über Bochum, über die Anträge, grundsätzlich darüber, über die Umfragewerte, woran das liegt, über die Hoffnungen, dass sie wieder steigen und dann auch natürlich eine persönliche Frage zu gerade dem, die ich aber glaube ich, ich habe es selber zwar nicht gesehen, aber vom Interview her sehr kurz abgehandelt habe. Und das ist die Aufgabe jedes Einzelnen und das ist Medienerfahrung, ohne die Fehler, die ich gemacht hätte, ohne die missglückte Maischberger-Sendung, ohne ein missglücktes Interview in Erfurt, in einem kleinen Spartensender, ohne missglückte Gespräche mit Journalisten, wo ich im nächsten Moment mich geärgert habe, dass da Zitate sind, die ich nicht sauber überlegt habe oder nicht freigegeben habe, ohne Fehler, die ich parteiintern gemacht hätte, könnte ich nicht 4-5 Monate später langsam die Erfahrung sammeln, in solchen sehr stressigen Situationen umzuschwenken und etwas draus zu machen für die Partei. Und ich habe jedenfalls zu den Tagesthemen-Interview kein negatives Feedback bekommen bisher. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eine Fehlerkultur haben, dass wir uns auch ermöglichen zu lernen, Fehler zu machen und dann aber auch zu lernen, solche Bitten, die ich sie sehr berechtigt finde von der Basis, umzusetzen, dass die ganz klare Bitte geäußert ist, Bufos, äußert euch nicht mehr übereinander in der Presse. Wenn ihr in die Presse geht, dann zu Themen oder dann deeskalierend, aber hört auf, namentlich andere irgendwie anzugreifen. Und dann können wir sogar solche emotionalen Momente, wenn irgendwo was knallt und zischt und irgendwo ein Skandal ist, immer wieder nutzen, weil natürlich eine Medienaufmerksamkeit ist. Das vielleicht noch kurz, lustige Story am Rande. Es ging das Gerücht über Twitter, dass ich beim Landesparteitag Niedersachsen am Samstag schon aufschlage. Plötzlich waren lauter Kamerateams da, die alle Showdown erleben wollten zwischen Kungler und mir oder Bubernd und mir. Dann war ich dummerweise nicht da. Es gab auch kein Showdown. Sie hatten aber den Auftrag, irgendwie 1 oder 2 oder 3 Minuten Material mitzubringen. Tja, dann mussten sie wohl leider über die inhaltliche Arbeit der niedersächsischen Piraten berichten. Und das ist dann in die Studios gekommen. Und das sind Momente, wo wir selbst solche Krisen nutzen können als Chancen, um dann zum Beispiel über das Refugee-Camp zu berichten, jetzt wo die Aufmerksamkeit auf ist, über den Wahlkampf zu berichten, über Bochum zu berichten und unsere Partei damit durch Inhalte nach vorne zu bringen. Und das sage gerade ich, weil ich genau weiß, dass ich in diesem Bereich einige Fehler gemacht habe. Ja, also für mich ist dieses Thema statt Köpfe Dinge halt auch eben ein Meme aus Gründertagen. Meme sind Meme, weil sie inkodieren irgendwas, was man nicht besser in Worte fassen kann. Deswegen ist es halt auch kein Prinzip, was irgendwo in unserem Grundsatzprogramm oder in unserer Satzung oder sonst irgendwo steht. Das lässt halt eben eine Menge Interpretationsspielraum zu, wie man merkt. Das vielleicht einfach zu Themen statt Köpfen. Der Rest wurde, glaube ich, auch schon gesagt. Zu den Medien vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, wir beobachten gerade eine Entwicklung. Und wir beobachten eine Entwicklung, dass das ist ja bekannt, ne, mit dem Web 2.0, mit den Blogs, dass es auf einmal möglich ist, dass ganz viele Leute publizieren können. Und dadurch ist natürlich auch ein gewisses Tempo in die Nachrichtenlandschaft geraten. Und mein Eindruck ist im Moment, dass dieser Geschwindigkeitszuwachs, dass halt viele Medien diesen Geschwindigkeitszuwachs mitgehen wollen. Ganz offensichtlich natürlich die, die online publizieren. Und was dabei aber leider passiert ist, dass die Qualität, die diese Medien eigentlich haben, nämlich dass sie dort ausgebildete Redakteure haben, die wirklich was machen können, wenn die müssen durch die Zeit gedrungen, haben die meiner Meinung nach häufig einfach gar nicht mehr die Zeit, vernünftig zu recherchieren. Das heißt irgendwie, ich glaube, das Zitat stammt von dem ehemaligen Chefredakteur vom Deutschlandfunk irgendwie, das für ihn war es so ein Prinzip irgendwie Sicherheit vor Schnelligkeit. Also eben, dass man wirklich sauber recherchiert und arbeitet. Und das klappt natürlich nicht, einfach rein zeitlich nicht, wenn ich da sehr schnell bin. Also das heißt so, dass sich viele Medien irgendwie ein bisschen haben treiben lassen. Das, was einem ja gerade durch die Geschwindigkeit verloren geht, ist eben die Sicherheit und die Qualität an Informationen. Und es müssen einfach wahnsinnig viele Informationen im Moment zusammen aggregiert werden. Und es gibt natürlich auch viele gute Beispiele. Das soll jetzt keine allgemeine Medienschelte sein, wo es dann Leute gibt, die dann auch wirklich die Informationen, die so schnell da überall längst fließen, nochmal qualifiziert, auch durch qualifiziert durch ihre Ausbildung als Journalisten irgendwie aufarbeiten und da sich eben nicht von der Geschwindigkeit treiben lassen. Weil meiner Meinung nach, was nämlich dabei rauskommt, wenn man sich von der Geschwindigkeit treiben lässt, ist halt Boulevard. Das heißt, es geht dann irgendwie nur noch um die Leute. Also ich weiß nicht, ich habe da in der letzten Printausgabe von diesem ehemaligen Nachrichtenmagazin aus Hamburg irgendwie der Artikel über die Piratenpartei. Es ging nur um die Personen und die Beziehungen zwischen ihnen. Und was ich glaube mittlerweile, dass viele Piraten irgendwie sozusagen diese Extra-Perspektive irgendwie, die sie dort lesen, die meiner Meinung nach eben qualitativ zu wünschen, wo ich letztlich einfach daran zeige, dass es eben nicht um Themen geht, obwohl es eigentlich genug Kontexte in diesem Bericht gibt, wo man halt auf Themen arbeiten können. Und dass jetzt viele Piraten das irgendwie als die Wahrnehmung der Partei nehmen. Und dann ist es natürlich irgendwie fatal, weil dann halt gewinnt man den Eindruck, dass es halt tatsächlich nur um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Und das ist nicht die Aufgabe einer politischen Partei. Und da würde ich einfach zu ein bisschen mehr Gelassenheit raten, nicht sich so sehr treiben lassen, oder das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass das alle etwas machen und sich nicht und eben sich selber in der Partei irgendwie auf die Suche machen, um sich ihr Bild zu komplimentieren und nicht sich irgendwie das in der Zeitung zu lesen, was in ihrer eigenen Partei eigentlich ist. Gut, ja, ihr habt euch jetzt alle ziemlich ausführlich geäußert. Ich hoffe, dass wir es schaffen, so ein bisschen in ein Zwiegespräch zu kommen, auch von den Hessen-Piraten vielleicht ein bisschen mehr zu hören. Also ihr habt jetzt die Chance, wenn einer von euch etwas sagen möchte, könnt auch gerade einfach hier reinspringen, weil sich jetzt niemand im Pad eingetragen hat. So, Black Mirror. Ich kann sonst auch einfach mir meine Themen, eine Frage aus dem Pad krallen, wenn keiner sie vor. Ach so, Black Mirror ist jetzt da. Hallo, Black Mirror, willst du was sagen? Oder sonst Fredo wieder? Ja, nur eine ganz kurze Anmerkung. Ich verstehe das nicht so wirklich. Es gab heiße Diskussionen und es gibt ja die Gelegenheit zu sprechen. Wenn der eine oder andere aus terminlichen Gründen nicht kann, verstehe ich das ja. Aber die Liste ist voll wie selten im Mumble und ich würde doch bitten, in diesen Dialog zu kommen, ne? Black Mirror, ich bin mir nicht sicher, ob du versuchst, was zu sagen, weil du leuchtest, aber man hört dich nicht. Also das scheint gerade nicht zu funktionieren. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen verwundert, dass so wenige was fragen wollen, aber sonst können wir das natürlich auch so machen, wie der Johannes vorgeschlagen hat. Auch etwas, was im Chat zusammengetragen wurde, eingehen. Also wenn du zu, Johannes. Aperius, ja. Hatte ich jetzt eingetragen. Okay, ich mache mal ganz kurz auf eine der Fragen, die ist in Fettdruck in 65. Da als erstes eine Bemerkung, die Frage ist dann, wie, nachdem die Frage ist, ob ich unsere Anliegen noch repräsentieren kann, warum der Bufo nicht vermehrt Experten in Diskussionsrunden bringt, um wieder Themen statt Köpfe zu forcieren. Genau das versuche ich. Ich würde gerne in Absprache mit meinen Kollegen, wenn sie dem zustimmen, das, was jetzt in der Sozialpolitik begonnen hat, einen neuen Beauftragten zu ernennen, auch noch in mehreren Bereichen Beauftragte ernennen. Das wäre auch, würde sich auch die Martina Flasch als von der SG Presse und Pressesprecherin wünschen, dass wir mehr die Themenfelder koordiniert strukturieren und dabei auch Personen als Experten identifizieren, die auch gut in Talkrunden Auskunft geben können. Das Problem ist im Medienzirkus, das habe ich auch unterschätzt, dass wenn je größer das Format wird, die Talkrunde, umso sicherer wollen die Redaktionen gehen, dass sie jemand haben, der medienerfahren ist. Und insofern muss man das kontinuierlich über Monate und Jahre zum Teil aufbauen, zumindest wenn es kein Funktionsträger ist, und dann erst in Diskussionsrunden, dann in den C-Sendungen, in B-Sendungen, in A-Sendungen auftauchen, sodass dann wirklich am Schluss nicht mehr der Bufo in der Sitzung sitzt, was in der Talkshow sitzt, was mir ein Riesenanliegen wäre, sondern zumindest zum Beispiel der Beauftragte fürs Thema X. Aber schon allein, dass wir sie nicht Sprecher nennen, sondern Beauftragte, lässt den klassischen Medienbetrieb davor zurückschrecken, sie einzuladen. Und da ist immer die Frage, wie viel Kompromiss wollen wir machen? Sind wir bereit, obwohl wir sie nicht eigentlich keine Sprecher wollen, sie trotzdem Sprecher zu nennen, weil sie dann einfach eher gebucht werden für eine Talkshow? Oder nehmen wir in Kauf, dass wir sie Beauftragte nennen, weil uns das wichtig ist, dass es keine Sprecher sind, aber dann kommen sie auch nicht in die Talkshow. Ich habe dazu keine Antwort, aber wollte damit zeigen, was so eine Grundfrage ist, die dann problematisch ist. Ja. Ich würde jetzt einfach auch nochmal, vielleicht auch um eine Diskussion ein bisschen anzuregen, weil wir gerade... Ja, also wir haben jetzt inzwischen doch ein paar wieder auf der Redeliste drauf. Also... Sorry, ich muss hochscrollen. Okay. Piräus habe ich drauf. Ich finde die Diskussion heute ja sehr schön, und so wie ich das jetzt rausgehört habe, also ihr werdet uns nicht mehr böse überraschen als Basis, wenn ihr jetzt selbst, ich meine, ihr steht sehr unter Druck, ihr habt alle noch ein sonstiges Leben abseits von Piraten, ihr kriegt's von überall drauf, und ich denke, da ist die Situation wirklich nicht leicht, aber so, ihr werdet jetzt auch nicht mehr praktisch euch öffentlich übereinander äußern. Also ich meine, natürlich, öffentlicher Streit gehört zu dieser Partei, ist sehr wichtig, aber ist eben auch manchmal die Frage, wie. Und wenn wir als Basisleute manchmal was auf Twitter zum Beispiel von euch gelesen haben, dann ist es sehr demotivierend. Und wir wissen ja auch, geht ihr dann an die Presse, und ich denke, ich fände es da schön, wenn ihr da dann wirklich dran arbeitet und wenn das vielleicht gelöst ist. Also von mir aus könnt ihr gerne inhaltlich streiten, aber nicht so diese persönlichen Sachen, das ist halt wirklich ganz schlecht. Oder benutzt eure Watch Accounts. Okay, Tarzan, wolltest du jetzt direkt dazu, oder? Nein, da bisher noch wieder warten relativ wenig Leute. Du bist nicht zu verstehen. Du rauschst ganz furchtbar plötzlich. Moment. Ziemlich verzerrt. Jetzt besser? Ja. Super. Dann habe ich das Headset mal ausgeschaltet, okay. Ich werde einfach mal nur ganz kurz die Fragen durchgegangen, die im Patreon, die mit Ja, Nein oder einem Satz zu beantworten sind, um vielleicht einfach durch die Aussagen noch die Diskussion ein bisschen anzuregen und halt auch tatsächlich Fragen zu beantworten von Leuten, die vielleicht heute nicht hier sein können. Jetzt habe ich mal gerade mein Petro zu klein gescrollt, Moment. Was passiert uns also? Warum erfahren wir von Rücktritten innerhalb des Bundesvorstands durch die Presse? Naja, das Problem ist, dass man in dieser Partei wohl kaum an die Aktive eine E-Mail schreiben kann und sagen, morgen tritt jemand zurück, haltet so lange bitte die Klappe, damit bevor es die Presse erfährt. Das funktioniert halt nicht. Und insofern war die Information an die Partei gleichzeitig auch die Parteiinformation an die Presse, weil wir in dieser Partei keine Möglichkeiten haben, tatsächlich nur intern, nur innerhalb der Parteimitglieder zu kommunizieren. Und selbst wenn wir alle 34.000 Mitgliedsdatensätze informiert hätten, hätte irgendjemand das auch weitergetragen. Von daher ist dieser Wunsch, dass man eher erfahren will, das geht halt nicht. Wann wir anderen zurücktreten, ich werde meine Amtszeit durchziehen. Mir macht der Job trotz aller Stolpersteine, die man teilweise im Weg hat, Spaß. Ich habe gewusst, was auf mich zukommt, und ich werde das auch halt bis zur nächsten Wahl weitermachen. Wie es danach weitergeht, werden wir dann sehen. Haltet ihr am Plan fest, euch bis nach der Bundestagswahl im Amt halten zu wollen? Spreche ich erstmal nur für mich. Ja, ich möchte diese unglaubliche Macht, die man mit dem Amt hier erhält, so lange wie möglich behalten. Nein, der Sinn ist dahinter ist, dass ein Programmparteitag im Frühjahr schlicht wichtiger ist als ein Wahlparteitag, und wir deswegen das tauschen wollen. Und ich halte das für sehr sinnvoll, dass wir dann nach der Bundestagswahl oder kurz davor einfach dann gleich, wenn wir im Bundestag sitzen, dann eine ordentliche Übergabe machen können und so lange auf Personalquerelen und Personalkorre verzichten. Die andere Frage, wann werden die Ego-Trips beendet? Ja, das möchte ich nicht beantworten. Was gedenkt ihr zu tun, um die Basis mehrheitlich zu beteiligen? Da gibt es ein Instrument namens Liquid Feedback, was man nutzen kann, was jedem Mitglied zur Verfügung steht, wo jeder selber reingehen kann und Dinge reinklicken kann. Kann man gerne nutzen dafür. An der Refugee Camp Aktion habe ich mich nicht beteiligt, weil ich viel zu weit weg bin. Ich halte es nicht zielführend, über Twitter zu debattieren generell. Das ist unabhängig davon, wer das macht und zu welchem Thema. Auf Twitter kann man nicht diskutieren, das funktioniert nicht. Deswegen halte ich mich da meistens raus. Und ja, manche Tweets, jetzt ohne konkret irgendwas im Hinterkopf zu haben, sollte man lieber lassen. Manchmal, man muss halt nicht alles kommentieren. So, das war so viel, das dürfen wir anderen auch mal. Okay. Christos. Christos? Beziehungsweise Grieche, hörst du? Der ist jetzt gerade wieder raus aus dem Sprecherraum. Dein Mikro ist kaputt, sagt er. Ja, gut. Kannst du die Frage schreiben? Ja, am besten, Christos, schreibst du deine Frage mal in den Chat rein und derweil kann Johannes was sagen. Ja, das ist ja verflixt heute. Das habe ich noch nie erlebt, so eine Mammeldebatte, wo so viel technisch knistert und knatscht. Passt vielleicht zur Grundstimmung. Ich sehe hier unten in 91 eine Frage, wo der Fragesteller sagt, er kann die sich nicht selber stellen. Die ist gerade frisch reingeschrieben worden. Insofern, ich würde die mal nehmen und dann vielleicht von unten ein bisschen nach oben gehen. 2, 3, 4, 5 Fragen. Bitte M19W69R, es wäre hilfreich, wenn du ganz konkret sagst, welche Dinge du da meinst. Sonst ist das so allgemein. Kannst du bitte 1, 2 Fälle da einfach reinschreiben und dann können wir vielleicht auch beantworten. Idealerweise Fälle, wo Anwesende genau das gemacht haben, dass sie Dinge geäußert haben, die nicht von der Basis beschlossen sind. Weil aus meiner Sicht sollte das möglichst nicht passieren und das können wir aber, glaube ich, nur konkret sagen. Mit der virtuellen ständigen Mitgliederversammlung, das wird gerade in einzelnen Bundesländern ausprobiert. Das halte ich für eine richtige Reihenfolge, dass das auf Landesebene probiert wird. Da gibt es bestimmt Anfechtungen, Schiedsgerichtsurteile und wenn das ein bisschen robuster ist, dann wir können uns jetzt nicht leisten, wo wir ein Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschließen, dass dann plötzlich irgendwie da Verfahrensmängel sind und dann kippt alles wieder und jetzt nochmal eine Debatte über die virtuelle Mitgliederversammlung im Bund noch dazu kommt. Ich glaube, dadurch, dass sie in einzelnen Ländern in Schwung kommt, kommt sie nach vorne und mich freut diese Debatte sehr. Warum wir nicht mit der Basis kommunizieren, das wäre jetzt auch hilfreich. Du schreibst gerade rein, welche Wege wünschst du dir denn? Wen meinst du, wer mit der Basis nicht mehr kommuniziert und was bedeutet nicht mehr kommunizieren? Meinst du, dass zu wenig Meinungsbilder eingeholt werden im Liquid, zu wenig Umfragen, zu wenig vor Ort und durch wen vor allem? Also ich glaube, wirklich Dinge beim Namen zu nennen, hilft uns jetzt hier in der Debatte. Vor Ort, ich persönlich musste jetzt gerade in letzter Zeit wieder sehr sehr stark gucken, wo mein Einkommen herkommt, konnte nicht mehr ganz so viel reisen, musste mehr Zeit in meinen Gelderwerb investieren. Ich gucke jetzt wieder, dass ich mehr vor Ort bin. Ich wäre auch sehr gerne im nächsten Frühjahr sehr viel unterwegs. Ich hoffe, dass ich jetzt einen größeren Auftrag bekommen kann, der mich finanziell wieder eine längere Weile absichert. Dann kann ich auch wieder mehr Zeit in die Piratenpartei investieren. Meinungsbilder fände ich auch gut. Ich werde noch, heute schaffe ich es nicht mehr, ich hoffe morgen, auf jeden Fall ein Meinungsbild einstellen, zusammen vielleicht mit Matthias oder ich ziehe es mir einfach aus dem Pad zu den BUFO Bundesparteitagsterminen, die jetzt in der Debatte sind, damit ich weiß, welche euch da am besten passen würden. Virtuelle Marina haben wir schon besprochen, Grundrecht auf Popcorn, springe ich jetzt mal. Bitte bitte Programmantrag in Bochum stellen. Was tun wir konkret, um ein Team zu werden? Es gab verschiedene Ansätze, Teambuilding zu machen, Socializing zu machen, Mediationen zu machen. Leider gehen da die Vorstellungen im Bundesvorstandsteam sehr weit auseinander, inwieweit das zielführend und sinnvoll ist. Tatsächlich hat irgendwas in der Richtung kaum bis gar nicht stattgefunden. Wie soll sichergestellt werden, dass wir uns wieder mehr mit der Politik beschäftigen? Ich glaube, darüber haben wir schon einiges gesprochen. Thumai hat ja selber schon gefragt, auch wie wir uns die Kernthemen in den Medien besser vertreten. Ich glaube, wir sollten in den Medien vor allem das vertreten, was auf dem Parteitag beschlossen wird, vor allem jetzt auch aktuell ins Wahlprogramm. Das liegt an euch, wie stark da die Kernthemen drin sind und in der in der Ballung, wie es jetzt ins Programm kommt, sollten wir es auch in den Medien vertreten. Ansonsten Ideen für PMs bitte immer einfach im Wiki, gibt es ein Formular oder irgendwie eine E-Mail-Adresse von der SWSE, ran damit. Letztlich aber sind wir stark mit Kampagnen. Zensur Solar hat uns hochgebracht. Die ASA-Kampagne, auch wenn sie nicht nur von uns gemacht wurde, hat uns hochgebracht. Und Kampagnen kann nicht der BUFO leisten. Also Kampagnenideen, die von AGs, die von dezentralen Gruppen, die von lokalen Gruppen gestartet werden, die können wir pressemäßig verkaufen, auf die können wir uns Referenz nehmen, wie zum Beispiel das Refugee-Protest-Camp oder vorher der March. Da ist auch irgendwo eine Frage gewesen, ich finde sie jetzt nicht. Ich persönlich war bereits in Würzburg zweimal beim Camp bei den Flüchtlingen, während sie Hunger gestreikt haben in der Frühphase. Ich habe da eine Pledge gestartet mit anderen zusammen für Rechtsanwaltskosten. Ich bin einen halben Tag mitmarschiert auf dem Marsch unterwegs und war jetzt hier in Berlin beim Camp. Ich bin jetzt gerade nicht in Berlin gewesen und morgen werde ich bestimmt wieder dort sein am Brandenburger Tor. Und da habe ich dann immer die Überlegung, Themen durch Köpfe, Themen statt Köpfe. Soll ich da vorher jetzt irgendwie Journalisten Bescheid sagen? Soll ich es twittern? Soll ich es darauf anlegen, dass die dann vorbeikommen? So ein bisschen wie das Thema heute, Tits for Human Rights. Sollen wir die Medienökonomie bedienen und sagen, der BUFO vom dem Piraten ist da, jetzt kommt bitte vorbei. Ich bin einfach hingegangen, ohne das irgendwem zu sagen, war da, habe mit den Flüchtlingen gesprochen, die ich ja schon auch zum Teil ein bisschen kenne durch die mehrmaligen Begegnungen, habe geguckt, was es braucht vor Ort, was man machen kann und habe das keinem Journalisten gesagt. Ich bin da ein bisschen überfragt, was ich da sinnvoll mache, weil dann ist es ja wieder irgendwie meine Person, aber wahrscheinlich ist es in dem Fall sogar angemessen, weil es geht um ein wichtiges Projekt und das ist ein absolutes Thema unseres Programms. Ich stoppe jetzt mal, weil ich schon viel gesprochen habe, in den Fragen ein bisschen durchgegangen zu sein. Ja, konkret zu dem Punkt, wie man da am besten vorgeht. Also ich habe den Eindruck bei vielen Fragen, die herkommen, dass doch sehr viele von der Basis anscheinend vor allen Dingen das mitkriegen, was über den BUFO in der Presse steht. Und das kann natürlich ein Stück weit an beiden Seiten liegen, aber es finde ich eine ganz interessante Beobachtung. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei sowas wie der 4G-Camp es vielleicht nicht so optimal findest, vorher der Presse Bescheid zu sagen, dann wäre die Frage, ja, wie trotzdem die Basis mitbekommen kann, was ihr so tut und wie ihr gerade aktiv seid, aber eben nicht das Gefühl hat, das zuerst aus der Presse zu erfahren. Eine kurze Antwort von mir, also am einfachsten zu erfahren, was ich gerade tue oder was ich vorhabe, läuft auf Twitter. Ich gebe zu, ich habe das die letzten Wochen eingeschränkt, weil sich eben schnell auf Twitter Debatten entsponnen haben, die in eine blöde Weise eskaliert sind, weil ganz schnell, wenn ich irgendwo getwittert habe, ich komme da und dahin, irgendwer dann irgendwie quergeschossen hat. Und da merke ich selber, dass das, was mir nicht wichtig war, sehr, sehr offen und nachvollziehbar alles anzukündigen, auch bei mir auf eine dünne Haut so langsam gefallen ist, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das neu justiere, was mir nicht gefällt, aber das habe ich noch nicht ganz gelöst. Ansonsten, ich achte drauf, wenn ich mir irgendwas wichtig ist in der Presse inzwischen, dass ich das im Zweifel verblogge, dann im gleichen Moment irgendwo an die Agentur gebe zum Beispiel oder an die Presse gebe oder über die Pressesprecher denen bekannt gebe und gleichzeitig zum Beispiel per Twitter an die Partei, damit dann wenigstens in der Pressemitteilung steht, hier, Bonada hat geblockt und dann ist das offen und das Bloggen ist für mich was parteiinternes, das twitter ich dann und dann kann man es lesen. Ja, kann ich gerade? Ja. Genau, ich musste gerade nochmal gucken, ob da jemand in der Rednerliste stand. Ich hatte noch so einen Punkt, der ist mir eben eingefallen, nochmal, das ist zur Pressearbeit. Achso, ich hatte übrigens gerade in den Chat mal reingepostet, wer wissen will, was ich so grob mache. Ich beschreibe das so grob in meinem, dokumentiere ich das in meiner Wiki-Seite, in meiner Benutzerseite. Da habe ich den Link gerade mal in den Chat gepostet. Und nochmal zur Pressearbeit, da müssen am besten wir alle, die sich dazu irgendwie berufen fühlen können, da an der Arbeit mitarbeiten. Zum einen eben das, was ich vorhin alles beschrieben habe, sozusagen in dieser Bundespressearbeit. Aber was eigentlich noch viel, viel, viel, viel wichtiger ist, ist, dass wir lokale Pressearbeit machen. Das heißt, dasselbe, was ich eben von Anita und Jörg und Gero beschrieben habe, was sie gemacht haben, das könnt ihr bei euch ganz lokal vor Ort machen, wenn ihr euch dazu berufen fühlt oder besprecht das bei euch in den KVs, Crews oder was auch immer an. kann. Ihr habt ja auch teilweise Pressesprecher, dass die auch mal ganz systematisch anfangen, dort Verbindungen aufzubauen, weil die können noch viel direkter über die Arbeit dann auch berichten, die ihr dann lokal bei euch vor Ort macht. Also es sollte nicht nur auf Bundes- und auf Landesebene, sondern auch die lokale Pressearbeit. Und da baut man dann sich auch wirklich wichtige, langfristige Beziehungen kann man sich da aufbauen. Das ist also auch ein Feld, wo jeder in der Basis mitarbeiten kann. Wenn man nochmal zur strategischen Pressearbeit kommt, da hat der Seitex noch hier im Mumble, fand ich, einen ganz schönen Vorschlag gemacht, wirklich mal zu gucken. Und dann wurde im Mumble nachgeguckt, und was sind denn die meist aufgelegten Zeitungen? Es ging ursprünglich, glaube ich, um Bild am Sonntag. Und dann stellte sich raus, der am Sonntag ist erst irgendwie auf Platz 7. Irgendwie die ADAC-Zeitung und das Johanniter-Blättchen haben eine wesentlich höhere Auflage. So, das heißt, man könnte sich überlegen, wie kommt man da mal rein? Vielleicht gibt es ja Ideen bei euch an der Basis, wie man in das Johanniter-Blättchen kommt. Und dann habt ihr einen Artikel, oder wie kommt ihr ins ADAC-Magazin? Und das könnt ihr einfach starten. Und da braucht ihr auch keine Legitimation von irgendjemandem. Überlegt euch das und versucht da irgendwie zum Beispiel reinzukommen. Also da auch nochmal, da kann eben jeder Pirat mitarbeiten und muss es auch. Und das ist auch entspricht auch dem Grundverständnis von unserer Partei, was ich so habe. Okay, Nicole? Ich muss sagen, jetzt hört man dich, ja. Wunderbar. Da will ich jetzt mal dazu sagen, weil der Bundesvorstand ja immer nicht weiß, warum die Basis so sauer ist. Das Problem, was wir haben, ist, wenn wir auf der Straße stehen und Infostand machen und unheimlich angegiftet werden über was in der Presse war, wo wir ja nichts zu können. Ich würde gerne lieber halt das Für und Wider unserer Themen mich mit Leuten auf dem Infostand unterhalten. Das geht aber nicht. Das Einzige, worüber sich Leute mit uns unterhalten, ist, der hat aber das gesagt, und in dieser Talkshow hat er das gesagt, nur damit ihr mal wisst, warum viele Leute unzufrieden sind. Das ist nämlich unser Problem. Was wir wirklich haben, ist, dass wir selbst an Infoständen nicht mehr unsere Themen vertreten können, weil wir ständig den Bundesvorstand verteidigen müssen. Das ist sehr demotivierend. Soll ich da mal, jetzt habe ich mich schon wieder nicht eingetragen, aber da nee, steht sag ruhig was dazu. Ja, weiß ich nicht, was würde ich am Infostand dann machen? Ich glaube, ich war jetzt auch in Alsfeld auf dem Infostand, aber da bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich angesprochen worden auf das Thema, aber davon ab. Ich glaube, ich würde, ein potenzieller Ansatz wäre vielleicht, sich mit den Leuten darüber unterhalten, wie das zum Beispiel kommen kann. Und ihr müsst uns auch nicht verteidigen. Sagt bitte eure Meinung, das gehört dazu. Also ich verstehe schon, was du meinst, aber und ich will es auch lieber, dass natürlich irgendwie in der Presse über unsere Themen berichtet werden. Das ist ja, denke ich mal, vollkommen klar. Das ist vielleicht einfach als Ansatz, was man da sagen könnte, darüber einen Einstieg ins Gespräch kommen und dann halt selber unsere Themen anbringen. Ne? Aber ich kann es verstehen, dass es natürlich anstrengend ist, aber vielleicht ist es, wenn man es jetzt mal positiv nehmen will, irgendwie eine Möglichkeit in den Gesprächseinstieg. Ist ja manchmal nicht so einfach im Infostand. Kann man jemanden den Black Mirror vielleicht muten, der da mal einatmet? Danke. Ja, mag da sonst noch jemand drauf eingehen? Also es ist zumindest auch eine Kritik, die ich aus Hessen jetzt häufiger in der Form gehört habe. Das hat teilweise auch damit zu tun, ja, mit bestimmten Zitaten oder Snippets, die man so vom Bufo auffängt. Also im Pad wurden ein paar davon beispielhaft genannt. Die Piraten brauchen kein Wirtschaftsprogramm. Oder irgendjemand erwähnte, dass Bernd gesagt habe, mit der CDU wäre eine Koalition durchaus denkbar und solche Sachen. Also vielleicht könnt ihr aus eurer Perspektive mal erklären, wie es zu sowas kommt, zu solchen Aussagen, an denen sich die Basis dann auch aufreibt oder die eben auf Infoständen dann thematisiert werden und wie man da vielleicht zu einer besseren Kommunikation kommen kann. Ja, das ist immer schwierig, wenn Beispiele sind, die quasi von Nicht-Anwesenden sind. Ich glaube, da wird jetzt kaum jemand irgendwie genau das ist ja das, was ihr euch auch wünscht. Es sind ja auch bestimmt auch Journalisten anwesend und jetzt irgendwelche Fails oder kritischen Punkte von Kollegen zu kommentieren, das ist, glaube ich, genau das, was wir nicht machen sollten. Ihr könnt das durchaus tun, aber ich glaube, das uns nicht tut. Und diese Disziplin sollten wir haben, dass wir jetzt genau diese Statements von nicht anwesenden Kollegen, die jetzt hier genannt werden, auch hier nicht kritisch beleuchten, weil das ist, wird sehr schnell persönlich und das muss eben nicht sein. Ja, die habe ich jetzt auch nur als Beispiel genannt, weil sie im Pad stehen, aber ich glaube, es kann ja wahrscheinlich jeder von euch hat doch wahrscheinlich irgendwie so ein Beispiel im Hinterkopf, dass einem das vielleicht auch selber mal passiert ist. Einfach mal, um zu erklären, ja, wie sowas zustande kommt. Ja, vielleicht habe ich jetzt auch gerade hier genau die falschen Büromitglieder für die Frage dabei, aber ja. Ansonsten. Ich hätte noch eine Frage. Ja, okay. Gleich an das Thema anschließend. Es ist klar, dass es unnötig ist, hier mit dir über jemanden zu reden, der nicht anwesend ist. Aber mich würde eure Meinung zu dieser Aussage interessieren. Seht ihr das genauso oder seht ihr das anders? Denn wir haben uns hier in der Basis ziemlich viel Mühe gemacht, jetzt hier ein Grundsatzprogramm zu erschaffen mit echt viel Arbeit drin. Und dann sowas zu hören, ist wirklich bitter. Welche Aussage meinst du jetzt? Dass wir kein Wirtschaftsprogramm brauchen. Sehe ich nicht so. Also bitte, nein, also ich persönlich sehe das nicht so. Ob die Partei das so sieht, entscheidet die Partei nach unserem aktuellen Verfahren dann auf einem Landes- oder einem Bundesparteitag so. Programmatisch will ich mich nicht also sehr reinhängen, weil das tatsächlich die Partei entscheidet. Grundsätzlich sehe ich es aber so, dass wir auch in diesen Punkten aussagefähig werden müssen, dazu auch irgendwelche Punkte brauchen. Wie die dann aussehen, von wem die kommen, das haben nicht die Vorstände zu entscheiden. Ich hätte mal eine kleine Bitte. Vielleicht kann man auf diese ständige Unterscheidung von wir an der Basis und ihr da oben im Vorstand verzichten. Wir sind jetzt keine Halbgötter in Orange, nur weil wir uns in den Vorstand haben wählen lassen. Wir sind genauso Mitglieder dieser Partei wie ihr. Und was das Programmatische angeht und die Weiterentwicklung, gibt es für uns weder irgendwelche Vorrechte noch Privilegien, noch für euch irgendwelchen in Malus. Das wäre vielleicht mal sinnvoll, wenn man auf diese künstliche Trennung, die es ja in dieser Partei gar nicht so gibt, verzichtet, weil es gibt nicht ihr da oben und wir hier unten, das wollen wir ja gerade überwinden, weil es das ja woanders gepflegt wird. Danke. Okay, es haben sich jetzt einige mit Fragen unten ins Pad eingetragen, ab der Zeile 106. Ja, Zeile 106, das bin ich. Ich habe mich hier auch gerade eingeklickt. Wunderbar, dann kannst du es vielleicht auch nochmal mündlich formulieren. Ja, also ich finde, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn die Presse jede Art von Konflikt hochpusht und wir sollten uns davon nicht kirre machen lassen. Ich weiß, ich war selber auch im Landessachsen-Anhalt Vorstand eine Weile. Das kann natürlich fürchterlich aufreiben und nerven, aber wir könnten dafür einfach auch eine Standardantwort entwickeln, dass so ein Streit normal ist bei uns und bei anderen das auch stattfindet, bloß eben hinter verschlossenen Türen. Und dass wir trotzdem einfach unsere Sacharbeit weitermachen und unsere Themen dann auf dem Bundesparteitag beschließen. Diese ganzen Forderungen nach Rücktritt und so weiter. Na gut, es ist ein bisschen hart, das jetzt einfach als Getrolle abzutun, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Die Mehrheit will einfach an den Themen weiterarbeiten. Und für die Themen brauchen wir sowohl die große Linie, die Visionäre und die eben einfach an einem zukünftigen Betriebssystem bauen, als auch diejenigen, die an dem bisherigen System sich abarbeiten und da versuchen, noch die eine oder andere Verbesserung rauszuholen. Und das ist natürlich ein Konflikt, aber andererseits ist es ein konstruktiver Konflikt und wir brauchen beides und müssen trotz allem einfach zusammenarbeiten und die Themen vorantreiben jetzt. Okay, danke. War ja eher ein Statement als eine Frage, glaube ich. Ja, nee, die Frage wäre natürlich, ob das jetzt unsere Vorstandsleute auch so sehen oder ob die Konflikte doch tiefer greifen und eine Zusammenarbeit unmöglich machen. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, das ist einfach jetzt eine Projektion der Medien. Aber die Sicht der Vorstandsmitglieder darauf würde mich natürlich sehr interessieren. Ja, wie sieht's aus? Wie seht ihr das? Also das ist auch so ein bisschen, ich bin jetzt irgendwie seit 2006 irgendwie in der Partei und habe jetzt irgendwie schon so einige Wahlkämpfe, kommunal, Landtag und auch ein bisschen Europawahlkampf irgendwie mitgemacht Und ich hatte bisher zumindest immer die Erfahrung gemacht, dass halt immer zwischen den Wahlkämpfen nimmt sozusagen dieses gefühlte, wir sind total zerstritten, Dingsbums irgendwie zu. Ich könnte mir vorstellen, und halt in den Wahlkämpfen, weiß nicht, wie soll ich es beschreiben, kanalisiert sich das irgendwie nach außen und das ist irgendwie dann gut und dann macht das auch wieder Spaß. Ich hatte neulich irgendwie das Bild im Kopf, auf einmal, als ich darüber nachgedacht habe, von der Freiwilligen Feuerwehr, die dann sozusagen selber irgendwo die Scheune anstecken, um dann wenigstens mal irgendwie zum Löschen zu kommen. Und das ist vielleicht einfach damit zusammenhängt, dass wir zwar jetzt nicht mehr komplett, wir sind jetzt in 4 Landtagen drin und ich glaube, wir haben über 110 oder so Kommunalpiraten, die in den kommunalen Gremien sitzen. Und aber wir sind sozusagen größtenteils noch eine außerparlamentarische Partei. Und vor allen Dingen sind wir keine Bundestagspartei. Also wir haben 2% irgendwie beim letzten Mal gemacht. Und das heißt, da kann schnell das Gefühl entstehen, obwohl ich nicht glaube, dass es so ist, dass man nichts tun kann oder andersrum gesprochen, dass man halt im Wahlkampf, da sind sozusagen, ist das Maximum an Leuten, die man irgendwie ansatzweise dazu bringen kann, irgendwie politisch aktiv zu werden, ist in dieser Zeit, sind diese Leute aktiv. Das heißt, da kann man wirklich politische Debatten führen, da sind überall Podiendiskussionen, wo Piraten teilnehmen können, und das kann ja auch nicht der Bundesvorstand oder die ganzen Kandidaten alleine leisten. Das heißt, da ist während des Wahlkampfs halt immer so eine, da kann jeder was tun und da hat auch jeder das Gefühl, er kann was tun und jeder findet auch sozusagen seine Aufgaben wie von selber. Während es vielleicht in der in der Außerwahlkampfzeit irgendwie schwierig ist, das zu machen. Also natürlich, jetzt haben wir mehr Interfaces, wir haben jetzt eben die eben erwähnten Funktionsträger schon. Da müssen wir natürlich jetzt auch an arbeiten, wie wir dort irgendwie es schaffen, dann eben möglichst viele daran, die sich beteiligen wollen. Deswegen ist man ja auch in der Partei, sich da zu beteiligen. Also um es nochmal zusammenzufassen, ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir jetzt in den Wahlkampf starten, weil da macht es auch halt irgendwie auch am meisten Spaß. Und dann glaube ich, werden auch dieses, was jetzt da so viel kritisiert wird, zumindest aus meiner Erfahrung, irgendwie ein bisschen zurückgehen. Vielleicht noch als kurze Ergänzung von der Statistik her, die wenigsten erinnern sich, glaube ich, dran, wo wir vor dem letzten Programmparteitag Offenbach gestanden sind. Umfragewerte im Oktober 2011 12%, im Dezember kurz vor Offenbach 6%, also auf die Hälfte runtergefallen, danach wieder kontinuierlich hochgeklettert bis auf 13%. Jetzt wieder gefallen. Also genau dieselbe Dynamik mit etwas geringer Amplitude, etwas weniger hoch gestartet, aber nur um 1-2% und etwas weniger tief gefallen hatten wir vor dem letzten Parteitag auch. Auch damals sind wir mal weniger Monate wieder dann in die Parlamente eingezogen mit 8-9%. Und auch das ist durchaus absolut als Potenzial weiterhin bei uns drinnen. Wenn jemand jetzt glaubt, 8% oder 12% seien unrealistisch bei irgendeiner der kommenden Wahlen, dann hat er die Bewegungen der letzten Wochen und Monate nicht angeguckt. Und das liegt komplett jetzt an unserer Performance in dem Wahlkampf, wo wir immer sehr gut sind. Weil wir haben das Problem, anders als andere Parteien, man kann bei uns eben nicht einfach, und genau das wünscht ihr euch ja auch, zu irgendeinem Vorstand oder Vorsitzenden oder Parlamentarier gehen und sagen, gestern ist in der Börse das passiert, was sagen Sie dazu? Ups, dazu haben wir keine Position. Wir haben erst politische News, wenn der Parteitag die Programme beschlossen hat. Das ist in Niedersachsen jetzt am Wochenende passiert, das ist abgeschlossen, in der Woche geht's raus in Druck. Und im Bund passiert das jetzt am Wochenende, in 4 Wochen und dann nochmal im Frühjahr. Und dann können wir wieder gute Antworten geben und dann werden wir, glaube ich, auch spätestens dann es schaffen, dass wir es einfach nicht mehr nötig haben, Medienpräsenzen zu füllen mit anderem als Inhalten. Hoffentlich nicht mehr nötig haben. Wenn ich da vielleicht mal ganz kurz einhaken darf, aber ist es dann nicht vielleicht manchmal besser, also wenn man gerade nicht die Möglichkeit hat, die Medien mit Inhalten zu befüttern, dann vielleicht auch mal Medientermine ausfallen zu lassen? Also macht ihr das oder haltet ihr das für kontraproduktiv, wenn man nicht im Gespräch bleibt? Oder wie seht ihr das? von mir ein ganz klares Ja, vor allem wenn es auf eine Personenfokussierung geht. Die Landsanfrage, die Sebastian angenommen hat, ging an mich. Ich habe ganz gesagt, ich stehe nicht zur Verfügung, weil es ganz klar ist, wäre nur um meine Personalie gegangen. Sebastian konnte immerhin ein bisschen was zum Thema sagen, auch die Frage, wer eine Einladung annimmt. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Frage in der Überlegung, wie gut können wir da Themen und Inhalte setzen. Also ich wollte auch nur noch kurz auf Aljos und Johannes antworten. Ich stimme euch beiden voll zu und ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Natürlich ist die Bundestagswahl noch nicht gewonnen, aber das Potenzial haben wir auf alle Fälle, da groß einzusteigen. Wir müssten es schon wirklich ganz dolle versauen, wenn das nicht klappt. Und wenn wir jetzt wirklich uns einfach auf die Themenarbeit konzentrieren, auf den Bundesparteitag konzentrieren und einfach mal vielleicht die Twitter-Meldungen ein bisschen überlegter gestalten oder im Zweifelsfall auch mal wegzulassen und lieber gut durchdachte Sachen zu veröffentlichen, ich glaube, dann kann da gar nichts schiefgehen. Und ich hoffe wirklich nur, dass ihr nicht wirklich jetzt noch weiter auseinanderfallt, sondern dass ihr entweder die bisherigen Rücktritte noch kitten könnt oder zumindest in dem Rest jetzt einfach konzentriert weiterarbeiten könnt. So, ich hoffe, dass das klappt und ansonsten mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Okay, danke. Es waren jetzt irgendwie noch einige schriftliche Fragen eingegangen. Ja, genau. Die Frage 111 war ja nur an Johannes und hat er da auch schon beantwortet. Willst du da nochmal länger was zu sagen? Oder? Ja, ich habe geschrieben, solche Menschen habe ich. Gerade auch jetzt in den Tagen, das ist enorm wichtig. Also die Frage war eben, ob Leute da sind, denen er vertraut und denen Kritik er annehmen kann und so. Gut, dann kommt hier irgendwie ein längerer Beitrag von Rövi. Ich lese es einfach mal kurz vor. Ich selber habe in den letzten Wochen einen BGM-Wahlkampf durchgeboxt und habe mich nicht nur dem Vorwurf der inneren Zerstrittenheit ausgesetzt gesehen. Auch das Presseecho über die Vorkommnisse in der Piratenpartei war alles andere als zuträglich, wenn man Vertrauen gewinnen möchte. Wäre es mit euren Idealen vereinbar, eine gewisse Kommunikationsdisziplin einzuführen? Tut der Transparenz keinen Abbruch, wenn man zum Beispiel den persönlichen Teil von zu äußernden Kritiken in anderen Medien kommuniziert oder gar nicht. Ich vermisse ein wenig Professionalität in der Kommunikation. Ich glaube, die brauchen wir. Oder habe ich den Transparenzgedanken nicht verstanden? Wie seht ihr das? Müssen wir unbedingt splitternackig in der Medienwelt stehen, um Transparenz so abzuklopfen? Ja, das war die Frage. Also ich fand es in dem Kontext Kommunikationsdisziplin auch ganz interessant irgendwie, dass manche Vorstandsmitglieder ja auch ihre Twitter-Kommunikation auf zwei Accounts aufteilen, wovon dann einer so quasi der offizielle ist. Also das scheint ja irgendwie ein Weg zu sein, wie sowas schon gehandhabt wird. Allerdings gibt es dann auch wieder Piraten, die sagen, dass es gar nicht gut ist. Also das war ja auch so eine der Diskussionen um Gerhard Anger damals gewesen, also dass man sich so eine Medienmaske heranzüchtet und so. Oder also haltet ihr es dann auch für gangbar, vielleicht Kritik an anderen Vorstandsmitgliedern einfach überhaupt nicht parteiintern zu äußern? Oder ja, ist so eine Möglichkeit von interner und externer Kommunikation an der Stelle auch überhaupt möglich? Ja, ich könnte mal kurz, ich habe da natürlich gerade seitdem ich jetzt im Bufo-Amt bin, häufig drüber nachgedacht, also zum Beispiel gerade beim Twittern. Ich habe es mir jetzt im Prinzip einfach, wenn ich drüber reflektiere, also ja, ich habe mein Twitter-Verhalten, glaube ich, schon verändert. Und die Frage, die ich mir, glaube ich, vorher unbewusst gestellt habe, die ich mir jetzt ein bisschen bewusster stelle, ist halt, wie bei vielen Sachen, schadet es der Partei oder nützt es der Partei oder ist es irgendwie neutral? Und da würde ich halt irgendwie bei meinem Kommunikationsverhalten eben als ausschließendes Kriterium irgendwie, das schadet es der Partei. Das kann ich natürlich vorher nicht hundertprozentig abschätzen, ob jetzt was ich irgendwie zum Beispiel Twitter irgendwie der Partei schadet oder nicht oder was ich irgendwie in einem Interview sage oder eben nicht. Aber das ist so ein bisschen die Leitplanke, glaube ich, an der ich mich da irgendwie versuche zu orientieren. Dann springe ich mal noch kurz mit rein. Zum einen glaube ich, dass man Äußerungen und Dispute auf Twitter jetzt nicht überbewerten sollte. Wir leben dort alle in einer vergleichsweise kleinen Filterbubble, was die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Ganzen angeht. Und wenn sich Leute hier über 20, 30 Tweets irgendwas in die Ohren hauen, egal ob das Amtsträger sind oder normale Nutzer, dann hat das keinen allzu großen gesellschaftlichen Einfluss. Also meine Oma oder meine Familie oder sonst Leute, die kriegen das halt einfach nicht mit. Und insofern arbeiten wir da und bewegen uns da in so einer Blase, die wir nicht überbewerten sollten. Ansonsten sollte man, das ist auch etwas, was ich in den letzten Monaten und Jahren in dieser Partei gelernt habe, aufpassen, also auch seine Worte mit Bedacht wählen, die man öffentlich äußert, aber gleichzeitig sich nicht von einer Angst treiben lassen, es könnte irgendjemand schlecht oder mies auffassen und was draus drehen, die Presse könnte darüber berichten. Da sollte man ein bisschen Selbstbewusstsein in seine eigene Kommunikation mitbringen und sagen, okay, ich sage Dinge, die ich für richtig und für wichtig halte. Ich verzichte darauf, Leute irgendwie zu beleidigen oder persönlich anzugehen, sondern Aussagen und Aktionen zu kritisieren oder vielleicht zu bewerten, Links und Verweise auf irgendwelche Aktionen und so weiter. Ansonsten, die Bewegung hat angefangen so ein bisschen 2009 mit diesen Demonstrationen, die hatten als Thema Freiheit statt Angst, das dürfen wir in der internen, externen Kommunikation gern auch tatsächlich ein bisschen wagen. Ja. Okay, ich habe hier Miramas in der Redeliste, ist der da? Jo, hallo. Zwei Punkte hätte ich. Und einmal die Frage, mir ist am Infostand aufgefallen, dass man aus unserem sehr schönen Grundsatzprogramm sehr viele Positionen ja quasi extrapolieren kann durch ein paar logische Überlegungen. Da wäre die Frage, wie sehr ist das für euch eine Alternative oder eine Möglichkeit der Antwort, dazu haben wir noch keine Position, aus dem Weg zu gehen. Und wenn ich das darf, noch eine zweite Frage danach. Ja, natürlich. Glaubt ihr, dass Liquid Feedback ausreichend ist, um einen Wahlkampf zu führen, zusammen mit Kandidaten und Basis und später auch Fraktionen und Basis die Arbeit zu führen, oder ob wir da irgendwie eine schnellere, praktischere Alternative brauchen, um das flüssig hinzukriegen? Also ich würde auf den zweiten Teil danach antworten. Gerne. Also ich habe jetzt auch vor allem den zweiten Teil aufgeschnappt. Es klappt in einigen Bundesländern gut, in anderen wird es weniger eingesetzt. Wenn es andere Ideen gibt, immer gerne ausprobieren. Wir können immer weiter optimieren. Momentan ist es das Beste, was ich kenne. Ja, Liquid Feedback als Wahlkampftool ist jetzt ein Einsatz, an den ich so nicht primär gedacht habe. Das ist ein Programm zur Entwicklung, Verbesserung von Texten, Anträgen und programmatischen Positionen. Da ist es sehr gut. Ich habe ein bisschen jetzt den Faden deiner Frage schon wieder vergessen oder verloren. Soll ich nochmal? Ja, das wäre nett. Ich komme darauf auch von einem Antrag, der bei uns auf einem LPT in Thüringen durchgegangen ist. Wenn es spontane Sachen gibt, sagen wir mal jetzt, es gibt eine spontane, irgendwo bricht eine Bank zusammen oder dies oder jenes, was auch immer passieren mag, und wir brauchen schnell Antworten dafür und Liquid Feedback ist zu langsam zum Beispiel, oder wir haben im Wahlkampf plötzlich einen Angriff von einer bestimmten Seite, der eine schnelle Reaktion erfordert, der aber vielleicht nicht direkt gedeckt ist durch irgendwelche Entscheidungen, dass wir da ohne basisdemokratische Prinzipien zu verletzen, schnell eine schöne Antwort, eine schöne Reaktion drauf finden, und dass, ob da Liquid Feedback zum Beispiel nicht zu langsam ist und wir vielleicht irgendwie ein System zumindest grob formal haben sollten, um solche Situationen meistern zu können. Okay, verstehe. Also weniger Wahlkampf, sondern wie kann die Partei zwischen Parteitagen schnell auf bestimmte Dinge reagieren? Da ist Liquid Feedback jetzt auch nicht so ideal dafür, weil tatsächlich das seine Stärke dort rausholt, wo Dinge längerfristig bearbeitet werden, Programmanträge, Satzungsänderungsanträge, die so 70 oder 80 Tage dauern. Damit kann man natürlich nicht reagieren, wenn eine Bank zusammenbricht oder im Wahlkampf irgendwas passiert. Ganz fatalistisch ist es so, dass man sich für sowas genau Vorstände wählt und dort, wenn man dort entsprechend umsichtig wählt, diese Vorstände dafür sorgen, dass man auf Grundlage der Beschlüsse, auf Grundlage von Arbeitsergebnissen, auf Grundlage von zurückliegenden Meinungsbildern, in welchem Tool auch immer, ob das Liquid Feedback, Pirate Feedback, ein Lime Survey oder wie in Hessen ein Förder des Meinungsbildes, ist da erstmal völlig egal. Die müssen dann darauf reagieren und ihr als die sie wählen, habt dann die Möglichkeit, diese Arbeit zu bewerten und beim nächsten Parteitag dann zu sagen, okay, das war super, ihr macht's nochmal, oder ihr habt dort versagt, das war totaler Mist, das macht jetzt bitte jemand anders. direkt eine Möglichkeit, innerhalb von, sagen wir mal, Stunden, wie es teilweise notwendig ist, auf wichtige Dinge zu reagieren. Ich erinnere mich an die Sache mit dem Herrn Falklinge, der da sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hat. Dort war es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass wir sofort reagiert hatten und sofort eine Aussage getroffen haben. Hätte man dort auch nur 3 Tage gewartet, bis ein Schnellverfahren oder eine Lime-Survey-Umfrage, wo man ja auch mindestens 2 Tage den Leuten mal Zeit lassen muss, um zu reagieren, abgewartet hätte, wäre das ein Problem gewesen. Für solche Sachen hat man Vorstände. Grundsätzlich würde ich es aber begrüßen, wenn die Partei sich dazu durchringen kann, neben Parteitagen, die 2-mal im Jahr stattfinden, und Vorständen, die aufgrund des politischen Willens dieser Partei sehr oft sich hüten werden, nach vorne zu gehen und programmatische Dinge zu beschließen oder festzulegen, die so noch nirgendwo festgelegt worden sind. Wenn man es schafft, Instrumente zu erstellen, zu bauen, die Zwischenparteitagen dem Vorstand helfen, tatsächlich auch unter Einbeziehung der Basis und dem Rest der Partei Entscheidungen besser zu treffen. An was ich da denke, ist, glaube ich, klar, aber das ist eine Sache, die nicht ich oder der Vorstand entscheidet, sondern das muss die Partei machen. Jo, danke. Okay, Johannes, wolltest du dazu konkret noch was sagen? Dazu und zu den Fragen, die im Pad für mich standen. Ich persönlich nutze in so einem Fall trotzdem ein Feedback der Basis oder zumindest aus meinem Umfeld, auch wenn das dann kein repräsentatives und kein legitimiertes Feedback in irgendeiner Form ist. Zum einen einfach auf Twitter eine Frage zu stellen und Feedback einzusammeln. Zum anderen probiere ich in letzter Zeit hier und da mal aus Wiki-Argument zu verwenden, das ja auch Open Source ist, und zu gucken, inwieweit das helfen kann, dass die Möglichkeit, dass eben schon während der Debatte sofort ein Ergebnis zu sehen ist und ich quasi innerhalb von Minuten eine erste Tendenz kriege und ein paar Argumente, und das dann auch wieder meine Entscheidung, wie ich mich da positioniere, und auch mein Gefühl, wie stark ich da auch die Meinung dann der Partei oder zumindest der Parteimitglieder repräsentiere, stärker gedeckt wird für mich. Weil ich persönlich einfach, ihr wisst es ja, sehr, sehr gerne einfach mir die viele Meinungen anhöre, um auch eine eigene Meinung zu finden und auch zu wissen, wie ich dann handeln will. Ich tue euch den Link mal kurz im Chat, wer das Tool noch nicht kennt. Das ist inzwischen Open Source und kann jederzeit von jedem eingesetzt werden. Ansonsten zu der Frage, den beiden Fragen im Chat im Pad an mich selber, die unten drin stehen. Ich mach's mir gerade mal her. Die erste 133, ja, selbstverständlich, das habe ich mehrmals gesagt, der Parteitag. Also die Frage ist, würde ich mich einem Meinungsbild zu meiner Person als VGF, ich denke, da geht's zu meiner Person im Amt, also zu meinem Amt, BPT stellen und dementsprechend handeln. Das ist die nächste Frage, die ist gerade noch ergänzt worden. Das ist selbstverständlich, der Parteitag ist für mich die höchste Instanz, allerdings weiß ich nicht, wie gut das ist. Also ich meine, ich vermute, dass der Versuch gemacht wird, ein solches Meinungsbild zu setzen. Ich persönlich werde es, zumal die Tagesordnung dem Parteitag obliegt und nicht dem Vorstand, von mir aus nicht setzen. Und ich vermute fast, auch nach der Stimmung hier im Mumble jetzt, dass schon die Änderung der Geschäftsordnung, um ein solches Meinungsbild, das müsste ja ein geheimes Meinungsbild sein, in die Geschäftsordnung zu bringen, was ein erstes schnell Meinungsbild ist, ob man überhaupt über die Frage sprechen will, wahrscheinlich schon scheitert. Das ist meine Einschätzung, die könnte eine andere haben. Wenn der Parteitag der Meinung ist, er möchte ein solches Meinungsbild geben, stehe ich dem selbstverständlich zur Verfügung und würde dem auch Folge leisten. Welche Themen außer BGE habe ich vorangebracht? Ich bin der Meinung, seit ich im Amt bin, habe ich das Thema BGE relativ wenig vorangebracht. Im Gegenteil, es ist sogar zum Teil, hat es einen Schlag bekommen, der mir selber auch nicht gefällt, durch Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe vor allem sehr viel versucht, die Partei zu erklären. Ich habe das Liquid-Interview gemacht, um Liquid zu präsentieren. Ich habe immer wieder erklärt, wie unsere Prozesse laufen, warum Shitstorms entstehen, was wir da machen können, warum wir trotzdem es nicht für eine Perspektive halten, Menschen von der Teilhabe auszuschließen. So wie bei Stuckrad habe ich das gesetzt. Ich habe versucht zu erklären mit Umfragewerten, warum das ganz normal ist, dass die momentan zurückgehen, und natürlich auch durch das Erzeugnis, wie wir momentan failen, aber auch in unserer jungen Partei nicht zu vergleichen ist, wie wenn jetzt plötzlich die SPD um 8% einsinken würde, weil wir noch frische, junge Strukturen haben und dass auch jeder Fehler sich einfach sehr stark verstärkt. Es ist für mich ein bisschen ein Beispiel dafür, wie auch zum Teil die Medienökonomie Memes aufbaut. Irgendwo habe ich jetzt vor kurzem mal gelesen, ich hätte häufiger über Polyamorie als über BGE gesprochen. Also genau das Gegenteil als das, was hier ist. Wenn ich mal Revue passieren lasse, worüber ich so gesprochen habe, kann ich das jetzt auch wieder nicht bestätigen. Auch dieses Meme von der Beratungsresistenz, das ist jetzt relativ gesetzt von verschiedenen Personen an verschiedenen Stellen. Darüber könnten wir eine eigene Mumble-Sitzung machen, was da an anderen Stellen ganz anderes gesagt wird, auch von denselben Personen. Aber das soll jetzt hier heute nicht Thema sein. Zur 139, ich glaube, das bezieht sich auf Entscheidungen im Bundesvorstand, die ich sehr stark auf Meinungsbilder zurückführe. Das ist für mich ein Urmissverständnis mit der Freiheit des Mandats und Meinungsbildern. Die Freiheit des Mandats gibt mir gerade die Möglichkeit, dass ich statt meiner Privatmeinung ein Meinungsbild, das von mehr Menschen als nur von mir getroffen wird, als Abstimmungsgrundlage nehme. Dabei habe ich die volle Verantwortung für meine Abstimmung. Dabei habe ich die volle Verantwortung für diese Entscheidung, weil ich die Freiheit des Mandats ja dazu verwende, diese Freiheit freiwillig abzugeben. Wäre es kein freies Mandat, könnte ich sie nicht freiwillig abgeben. Dann hätten wir ein imperatives Mandat, das lehnen wir ab. Dann hätten wir auch einen Wahlcomputer, solange wir nicht gewisse Grundfragen noch gelöst haben. Auch das lehnen wir ab. Deswegen ist das besonders wichtig. Und deswegen sage ich auch immer, wenn nicht zusätzliche Argumente hinzukommen, die nicht Hand waren, oder wenn es nicht um Fragen geht, die sowieso nicht in ein Meinungsbildungstool gebracht werden sollen, dann binde ich mich freiwillig an diese Meinungsbilder. Ich würde es auch nicht bei Gewissensfragen machen. Wenn jemand plötzlich im Liquid abstimmt, die Piratenpartei soll die Todesstrafe einführen, dann werde ich selbstverständlich dagegen stimmen. Dasselbe würde ich bei Fragen der Atomkraft machen, ganz egal, was jeder stimmt. Es gibt Gewissensfragen, da trage ich diese Verantwortung auch gegen Meinungsbilder aus. Ja, das ist eigentlich mein Kommentar dazu. Okay, danke schön. Dann Nutella. Ich weiß nicht, ob der sprechen kann. Von Nutella Berliner ist auch eine Frage im Pad in 127. Was würdet ihr euch von der Basis wünschen, was die Arbeit besser machen würde? Ich habe schon vorher was gesagt. Ich würde mir die Entwicklung von Kampagnen wünschen. Wir haben zum Teil die Beauftragten. Der Bruno macht gerade eine total gute Arbeit im Patentamt, im Schlichtungsverfahren mit der GEMA. Wir haben andere Gruppen. Momentan macht die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zum Beispiel eine Kampagne zum Thema Energiewende. Total krude. Da könnten jetzt Energiepiraten sagen, lass uns da mal eine Gegenkampagne starten. Sowas wie jetzt die Berliner Fraktion gemacht hat mit Steinbrücks Einkünfte, so eine Website. Klar, die Fraktion hat mehr Infrastruktur, aber wenn es darum geht, Infrastruktur für Kampagnen zu kriegen, Geld für einen Server oder für irgendwelche Flyer, wendet euch an mich. Ich als PolGF habe genau dafür ein Budget und mein PolGF-Budget ist noch relativ üppig momentan bis zum Jahresende verfügbar. Ich kann da noch das ein oder andere mitfinanzieren. Wenn ihr Ideen habt für Kampagnen, aber nicht wisst, wie man die umsetzt, weil ihr die Programmierer nicht habt, weil ihr nicht genug vernetzt seid, meldet euch bei mir. Kommt dienstags in eine Sitzung vorbei. Ich habe ein Team, die immer bereit sind, Dinge nach vorne zu bringen. Wenn ihr Veranstaltungen machen wollt, da geht gute Presse. Jede Themenveranstaltung, da haben wir gute Presse gehabt, worüber wir inhaltlich besprechen. Und da können wir uns auch mal leisten, auch wenn es da noch Differenzen im Bufo gibt, noch bisher war die Leitlinie so, wenn sich irgendwo die Energiepiraten treffen und zu ihre Anträge debattieren, die sie in Bochum stellen wollen, dann gibt es auch eine PM dazu und dann darf da auch stehen, die vor Ort sich treffenden Energiepiraten haben dazu folgende Position. Das ist dann zwar keine Piratenposition, die vom Parteitag abgestimmt ist, aber es ist eine News und die kann mit der entsprechenden Erläuterung, von wem die ist, nämlich von diesen Piraten, die sich dort thematisch treffen, auch in die Medien. Und insofern haltet selber die Augen offen, wo Kampagnen, wo Hooks für Nachrichten, für inhaltliche Nachrichten sind, nehmt dann schnell Kontakt auf mit der Martina von der Presse, mit mir als PolGF und dann kriegen wir innerhalb von wenigen Stunden Kampagnen gewuppt zusammen. Habt ihr noch Wünsche von den anderen Vorständen? Ja, also natürlich, aber das hat jetzt nichts mit meiner Arbeit im Bufo zu tun. Entwickelt die Programmatik weiter und bereitet Bochum gut mit vor. Was ich als Bufo mir wünschen würde, und das werde ich auch nochmal an anderer Stelle nochmal stärker in Fokus, die Leute, die unter euch programmieren können, programmiert Tools. Wir brauchen noch eine Menge Tools. Das ist zwar auch nicht ordinäre Aufgabe einer politischen Partei nach Partei eingesetzt, aber ich glaube, da könnt ihr auch jeden fragen, der irgendwo, ich kenne es aus der Kommunalpolitik, da sind so viele offene Baustellen und ich glaube, wir sind im Moment die einzigen, oder zumindest die bei uns konzentriert es sich irgendwie Leute, die programmieren können und die Einsichten in die politischen Prozesse mittlerweile haben. Und das muss alles noch in Datenmodelle und in Workflows und in Prozesse, in Software gegossen werden. Das fällt einem spätestens auf, wenn man dann irgendwie in der ersten Haushaltsberatung oder so sitzt und man sich fragt, wo sind die Tools? Und die anderen sagen alle, welche Tools. Gut, dann auch ich noch Ich habe da eine vermutlich unpopuläre Bitte. Es wäre unglaublich hilfreich, wenn wir es in dieser Partei schaffen, zu einer Kultur des Vertrauens und der Gelassenheit zu kommen. Im Moment ist es genau das Gegenteil. Man hat das Gefühl, dass jeder jeden misstraut. Es gibt eine unglaubliche Hektik auf den Parteimedien. Es ist, scheint unmöglich zu sein, einfach mal Dinge 3 Stunden liegen zu lassen oder bis zur nächsten Sitzung zu warten, wo diese Abmann-Fail war. Hieß es, ja, wir erklären das in der Sitzung am Mittwoch. Da hieß es dann Sonntagmittag schon, der Bundesvorstand will es aussitzen. Wenn wir dorthin kommen, das ist jetzt vermutlich sehr naiv gedacht von mir, dass wir einfach uns gegenseitig ein bisschen vertrauen und nicht gleich hinter jeder Aktion die böseste und schlechtwilligste Interpretation wählen und ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen und vielleicht nicht alles gleich sofort und instant kommentieren, sondern vielleicht erstmal auf einem anderen Kanal nachfragen, bevor man sich öffentlich aufregt und Vorwürfe äußert. Das wäre ganz hilfreich, weil das führt dann auch dazu, dass man so Dinge wie offene Briefe und vielleicht auch solche Aussprachen wie heute gar nicht mehr braucht, beziehungsweise die einen anderen Hintergrund haben. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass offenbar viele von denen, die sehr laut kritisiert haben und die dann heute gar nicht da sind. Aber gut, das ist halt offensichtlich so. Ja, ich finde ein ganz gutes Beispiel dafür, auch wenn der Bufo da jetzt nicht direkt involviert war, da war ja diese Tits for Human Rights Aktion heute, also die natürlich nicht offen kommuniziert wurde, so wie sie stattfinden sollte. Und ich glaube, die Beteiligten haben trotzdem auch von Piraten ziemlich viel Gewäsche bekommen, auch ohne erstmal nachzufragen, was die Hintergründe sind, auch wenn sie dann vielleicht in dem Fall gar nicht so genau hätten drauf eingehen können, also nicht hätten vorwegnehmen können, was da passiert. Aber ja, zeigt für mich, denke ich auch, dass es manchmal ganz sinnvoll ist, wenn man sich auch ein Stück weit vertraut und nicht davon ausgeht, dass andere Leute irgendwie den Untergang der Partei im Sinne haben oder dergleichen. Ja, dann haben wir den Herrn Urbach. Is this thing on? Jawohl. Ausgezeichnet. Ja, ich finde es gerade total lustig die ganze Zeit, weil irgendwie ist es hier gerade so ein schönes Rumlavieren. Wenn ich so mit einigen Menschen, also ich meine, die Veranstaltung hier heute Abend ist ja, weil ein paar Hessen sich geärgert haben und aufgeregt haben in dem Bundesvorstand. Und da kommen ganz andere Töne raus normalerweise. Jetzt ist hier alles so ein Rumlavieren und irgendwas gefällt einem nicht. Ich habe halt Äußerungen gehört, gerade aus Hessen, die mein Vielfaches krasser waren. Wo es halt hieß irgendwie, Julia Schramm reitet die Partei in den Abgrund oder auch Johannes reißt die Partei in den Abgrund mit seinem Auftreten und überhaupt. Und es war völlig undifferenziertes Gebäsch. Und ich glaube, darauf ist auch dieses Meinungsbild entstanden. Und ich würde einfach gerne mal wissen, eigentlich jetzt auf dem Bundesvorstand, der jetzt noch anwesend ist, ob sich im letzten halben Jahr, bis es jetzt irgendwie auf diesem Parteitag irgendwie eskaliert ist, irgendwie in größerem Stil Landesverbände, also als Landesverbände an sie gewandt haben oder einzelne Piraten mit einer fundierten Kritik, außer ihr reißt die Partei in den Abgrund. Weil ich habe immer das Gefühl, das ist so ein undifferenziertes Rumgebäsche und Rumgejammere, das aber irgendwie vielen, vielen Grundlagen einfach besser, einfach immer nur Gefühle widerspiegelt, weil einem irgendwas nicht passt. Sehe ich das irgendwie, vielleicht sehe ich das auch falsch. Okay, also es gibt in einzelnen Fällen tatsächlich Kontaktaufnahmen, wo Leute schreiben, warum war das so, warum habt ihr das so gemacht, auch auf eine Art und Weise, wo man dann in den Diskurs eintreten kann, wo man erklären kann, jetzt aus Richtung Hessen speziell, weil wir mit der hessischen Basis heute reden, habe ich in meiner Inbox seit meiner Amtszeit nichts. Also ich habe das, glaube ich, auch letztens getwittert, wo das Meinungsbild war. Eine Anzahl der hessischen Piraten, die sich mit Kritik an mich persönlich gewendet haben oder auch nur an den Vorstand allgemein, zero. Schreib meine Mails, Freunde. Beißt du, wenn du solche E-Mails bekommst, oder ist es einfach irgendwie, oder kriegt man einen Pickel, wenn man dir eine E-Mail geschrieben hat? Ich versuche es zu verstehen. Kannst du dir erklären, warum das nicht passiert? Das kann ich, also ich bin, antworte in der Regel ausgesucht höflich. Und kann auch sehr nett sein, wenn natürlich der Ton macht die Musik und es gab jetzt einen, wobei ich nicht weiß, wo der herkam, der halt sehr unsachlich war und so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, mit ihr macht nur Scheiße, ihr reißt alles in den Abgrund. Dem habe ich gesagt, dass er mir mit sowas meine Zeit stiehlt. Das fand er nicht so lustig, aber irgendwann muss man da vielleicht auch mal eine klare Aussage treffen und eine Ansage machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn mich Leute anschreiben, zum Beispiel die junge Dame aus Berlin, die zwei Liquid Feedback-Einladungen erhalten hat, weil sie zweimal in der Mitgliedsverwaltung angelegt wurde, weil sie also für die Partei zwei Personen ist, die hat sehr höflich und sachlich mit mir gesprochen und da habe ich die Sachen erklärt und es hat dann auch gut geklappt, auch wenn wir inhaltlich da jetzt nicht zusammengekommen sind. Ich kann es auch nur anbieten, ich habe jetzt zwar kein solides Feedback, aber ich glaube, es ist nicht allzu schwer, meine E-Mail-Adresse herauszufinden. Man kann mir einfach eine E-Mail schreiben und sagen, warum habt ihr das so und so gemacht, warum wollt ihr das, warum ist das gut, ich finde das schlecht und man hätte das anders machen können, dann kann ich darauf antworten. Macht das auch, vielleicht auch nicht immer sofort, manchmal dauert es ein bisschen und wenn man da in einem vernünftigen, sachlichen Tonfall auf mich zukommt, ohne gleich das Gefühl zu hinterlassen, dass man, egal was man sagt, man es dem Fragenden auch nicht recht machen kann, dann kann man da auch Dinge erklären. Das klappt auch ganz gut, auch im persönlichen Gespräch, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich war jetzt in Dresden und im Erzgebirge bei Kreisparteitagen. Das funktioniert ganz gut. Ja, wenn man halt einfach miteinander redet, klappt das. Das funktioniert halt nicht, wenn man nur übereinander redet und deswegen das Angebot nochmal hier an der Stelle. Schreibt mir eine E-Mail, fragt mich, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Dingen habt. Okay, jetzt war hier nochmal eine Frage im Chat, oder? Gut, an dem WUFO, was haltet ihr persönlich von der Möglichkeit, in der Satzung einzelne Vorstandsmitglieder auf einem DPG abzuwerben? Ja. Ja, ich habe jetzt nur gewartet, ob vielleicht meine Kollegen da noch was sagen. Ich will nicht so alleine reden. Ich kenne den Antragsteller, der hat mich ja vorhin angetwittert, dass ich ihn auf ihn delegieren möge im Liquid Feedback, was ich getan habe. Man kann sowas einbauen in die Satzung, wenn das generisch ist und es wäre vielleicht früher mal hilfreich gewesen, wenn man einen Aaron König auf einem anderen Weg hätte loswerden können. Grundsätzlich ist es so, dass wir einen Vorstände wählen und wenn wir sie wählen, ihnen auch ein Mandat übertragen und auch ein gewisses Vertrauen. Das funktioniert nicht, wenn wir gleichzeitig die Möglichkeit schaffen, sie mit ganz einfachen Mitteln wieder loszuwerden. Man braucht tatsächlich ein bisschen Verlässlichkeit und Kontinuität. Wenn jemand richtig großen Mist baut, dann wird es die 10% Unterschriften für einen außerordentlichen Parteitag geben, was man bei 35.000 Mitgliedern vielleicht noch 5% senken kann, aber das ist auch nur so ein bisschen rumjustieren. Der Antrag an sich, ob man jetzt einzelne abwählen kann auf dem Parteitag, kann man wie gesagt machen, aber ich würde grundsätzlich bevorzugen, dass wir unseren Vorständen vertrauen, dass wir uns über die Personen, die wir wählen, vorher informieren, dass wir keine Leute wählen, die irgendwie spontan auf dem Parteitag aufspringen und sagen, ach hier, ich bin neu und mach's doch. Und kann das viel besser. Und wenn wir dann eine saubere Wahl treffen, und ich glaube auch, dass wir mit dem aktuellen Bundesvorstand nicht die schlechteste Wahl getroffen haben, wird man diese Einzelabwahl gar nicht benötigen. Ansonsten, man kann sie meinetwegen einbauen. Und mir wäre es lieber, wenn wir auf Parteitagen mehr über Inhalte, Programm reden, anstatt ständig wieder über Personen. Das ist irgendwann ermüdend. Aber da bin ich vielleicht auch aus der Perspektive eines Amtsträgers nicht ganz neutral, wenn ich darüber entscheiden müsste, ob man mich abwählen darf. Okay. Ja, vielleicht noch ganz kurz, also erstmal das, was Klaus sagt, das kann ich so hundertprozentig unterstützen. Vielleicht noch einfach ein weiterer Aspekt, wo man potenziell auch justieren kann, weil er einfach noch nicht genannt wurde. Wenn jemand ganz großen Mist macht, kann man das eben machen, wie Tatsun das beschrieben hat. Oder eben, ich glaube sogar, wir als Bundesvorstand können das oder spätestens halt dann ein entsprechendes Schiedsgericht, wenn jemand dann halt entsprechend der Satzung gegen das verstößt, was wir wollen, kann halt dann ein Schiedsgericht darüber urteilen, ob das so ist und ihm zum Beispiel eben die Fähigkeit, ein Amt zu bekleiden, aberkennen. Das ist noch eine weitere theoretische Möglichkeit. Das heißt, wäre eigentlich dann, würde ich einfach aus prinzipiellen Gründen dazu neigen, oder aus politischen Gründen, weiß nicht, wie ich es nennen sollte, dann dort den legislativen Weg zu nehmen. Das heißt, dann wirklich mal genau zu formulieren, wenn man das genau erfassen will, was jemand darf und was jemand nicht darf, dann kann sich die entsprechende Person nämlich darauf einstellen, sprich, das sind Satzungsänderungsanträge, das ist ja sozusagen unsere legislative Möglichkeit als Bundesparteitag und dann haben wir eben die Judikative und Schiedsgericht, die dann potenziell darüber entscheidet. Und da gibt es dann Möglichkeiten, als jetzt irgendwie sozusagen ein exekutives Erweiterung. Aber das ist bei mir so eine prinzipielle Sache. Also ich finde, wenn man tatsächlich ein Problem hat, ist es einfach auch, um das Problem genau beschreiben zu müssen, weil ich muss es dann eben in ein Gesetz oder in unserem Fall dann in eine Satzung gießen. Das heißt, ich muss es wirklich formuliert kriegen, worum es mir eigentlich geht. Und da ist dann die Satzung eigentlich der bessere Weg, aber das mehr so nochmal als ja, Ergänzung zur Tatsache. Okay. Ich würde auch so ungefähr 22.30 Uhr oder 45 Uhr so als Ende anfallen für den offiziellen Teil. Und dann müssen wir die Termine gerne auch weiter unterhalten. Dann habe ich jetzt Hiram Mas. Ja, ich würde mich mit noch einer Frage gerne an ein paar Worte anschließen, die jetzt gerade gefallen sind. Und zwar die Frage, haben wir ein Vertrauensproblem wirklich in der Partei? Oder haben wir uns vielleicht mit der ganzen Sache erfolgreich trollen lassen durch ein paar laute Leute und ein paar Leute, die auf Spon und so veröffentlichen dürfen? Beides, würde ich sagen. Also wir haben ein Problem mit dem Vertrauen. Im Moment ist es so, es gibt Listenaufstellungen vom Bundestag, die halbe Partei schielt nach Mandaten und jeder, der irgendwie den Kopf nach oben streckt, dem wird unterstellt, dass er ja nur an die Fleischtöpfe des Bundestagsmandats möchte. Wenn man sich da mal klar macht, was tatsächlich dahinter steht, nämlich eine 100-Stunden-Woche bei einer vergleichsweise schlechten Bezahlung und mal den RSS-Feed liest vom Bundestag, was dafür Gesetzesinitiativen zum Schutz des Schornsteinfegerwesens in der vierten Lesung für den So-und-so-Ausschuss. Das ist halt nicht ganz so lustig, wie es vielleicht klingt. Und aus dem Hintergrund, dass wir jetzt vor dem Bundestagseinzug stehen und halt da Leute auch reinwählen müssen, gibt es so ein Misstrauen, dass irgendwie jeder sich gegenseitig als Konkurrent sieht. Und da sollte man vielleicht grundsätzlich, wie gesagt, von wegkommen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Nicht immer gleich das Böse vermuten. Es gibt irgendwie so eine Regel im Internet, irgendein Law, ich müsste jetzt nachgucken, ich bin ein bisschen verwirrt, schon müde, wo man halt nicht immer gleich misstrauen sollte, sondern vielleicht wollen heute auch tatsächlich was Gutes und sind nicht nur auf irgendwie die 6.500 Euro, die zum Bundestag gibt, aus. Okay, Fredo? Ja, ich wollte noch kurz was zu meiner Urbach sagen. Ich bin da auch ein bisschen frustriert, muss ich sagen, weil ich habe es heute Abend schon mehrfach versucht, die Diskussion in Schwung zu bringen. Ich habe jetzt so auch nicht die großen Kritiker hier wahrgenommen. Tummel hat am Anfang mal ein bisschen was gesagt, quasi ein bisschen stellvertretend als Vorsitzender. Wir hatten vor Wochen schon mal die Diskussion, da ging es um eine Aussage von Bernd zum Thema CDU oder zu Frau Merkel oder Koalition. Dann hat man sich rauf und runter geregt und dann habe ich auch gesagt, der hat Montag Sprechstunde, bitte geht hin. Ich erinnere mich nicht, dass viele Hessen da waren. Ich war dann da, habe dann mal so ein paar Fragen gestellt, die auf der PPH gefallen waren und habe die dann auch zurückgetriggert mit Antwort. Ich kann keinen mehr ernst nehmen, der Kritik äußert und dann die direkte Aussprache vermeidet. Also das ist für mich eine Lästerei, die hat mit keinem Austausch mehr zu tun. Ich sehe viele Kritikpunkte. Ich nutze innerhalb meiner zeitlichen Möglichkeiten die Möglichkeiten, die wir haben, das anzusprechen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen enttäuscht von dem heute Abend. Ich freue mich sehr, dass so wahnsinnig viele hier sind. Ich kann natürlich nicht sagen, wie viel Hessen hier sind, aber mir geht das jetzt wirklich sehr auf die Testikel, ja, dass hier eben dann nur noch Leute eben rumpaulen und sich dafür wahnsinnig viel Zeit nehmen. Das kann gar nicht anders sein bei den vielen Posts und den vielen Mails auf der PPH und sonst wo. Und dann nicht hier mal Rede und Antwort stehen, die Leute das fragen, was sie interessiert. Das finde ich sehr, sehr schade. Und noch einen letzten Satz dazu. Ich habe keine anderen parteipolitischen Erfahrungen, aber ich glaube, jeder von uns kann sich gut vorstellen, dass wir hier eine ganz einmalige Situation haben, wie wir miteinander kommunizieren können, solange wir da halbwegs sachlich bleiben. Wir haben wirklich jede Möglichkeit in dieser Partei, jeden zu erreichen. Vielleicht dauert es mal zwei Anläufe, wenn jemand gerade eingetreten ist und so. Ich erinnere mich nur an die allererste Bundesvorstandssitzung nach der Wahl, wo dann ein ganz lustiger Troll dabei war, der wird dann auch nicht abgeschmettert. Ja, also mehr kann ich nicht sagen. Ich werde diese Leute in Zukunft nicht mehr ernst nehmen und das auch sagen. Dankeschön. Ja, das ist auch nur nochmal der Aufruf an alle, eure Kritik, wenn denn da welche ist, zu konkretisieren. Also das ist jetzt hier eine Möglichkeit. Wie gesagt, E-Mails an Vorstandsmitglieder schreiben, solid Feedback und so weiter sind andere Möglichkeiten. Ich glaube, dass jetzt weniger Leute sich zu Wort melden, hat auch wieder was mit dieser schriftlichen, mündlichen Kommunikation zu tun. Man formuliert einfach schon Sachen sehr viel zivilisierter, wenn man sie jemandem ins Gesicht sagt oder auch nur irgendwie übereinander. Und ich muss auch feststellen, dass der Ton, wenn über dem Buch geredet wird, auch der PPH doch ein ganz, ganz anderer ist, als der jetzt hier ist. Und das finde ich eigentlich schade. Also nicht, dass der Ton hier nicht so ist, sondern dass wir nicht in der Lage sind, auch über Leute, wenn man denn über sie sprechen muss, so zu sprechen, wie man das ihnen auch ins Gesicht sagen würde. Ich würde noch kurz was ergänzen dazu. Ah ja, okay. Ja, jetzt fange ich an und verliere den Faden. Klasse. Es geht um das, der Fredo hat was Witziges gesagt oder was Interessantes, nämlich, dass er Leute da nicht mehr ernst nimmt. Das ist klingt auf den ersten Blick ein bisschen böser, aber ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich jetzt im Amt gemacht habe, dass man sehr schnell lernt zu unterscheiden zwischen dem ganzen Feedback, was man über verschiedene Kanäle kriegt, wenn man in die Mailingliste mal reinguckt, wenn man in Mampe reinhört, in Pets mitliest, auf Twitter und so weiter. Man lernt sehr schnell, wenn Leute tatsächlich ernsthaft Kritik äußern wollen und damit auch eine Verbesserung erreichen wollen. Und man lernt, wenn Leute einfach nur mit sich und der Welt unzufrieden sind und einfach nur vor sich hin kläffen. Das führt dann dazu, dass man diese Unterscheidung macht, das relativ gut hinkriegt und diese Kläffer halt ignoriert. Man nimmt sie tatsächlich nicht ernst und lässt sie links liegen, weil es nichts bringt, wenn man sich mit Leuten oder mit Aussagen beschäftigt von Personen, denen man das sowieso nicht recht machen kann. Und das ist eine ganz doofe Entwicklung, weil sie nämlich genau dazu führt, warum ein Gerhard Anger zurückgetreten ist, warum eine Marina sich mal zurückgezogen hat, einfach weil man dann sich verändert und sich zurückzieht und den Twitter-Account löscht, wie ich es mal 3 Tage gemacht habe, weil es zu viel wurde, aus den Mailinglisten sich zurückzieht, weil dort nur Unsinn steht und dass man dann plötzlich nicht mehr erreichbar ist und dass der Vorstand tatsächlich dann so abgehoben ist und weit weg und man muss über eine Vorstandsadresse und Wiki-Anträge an ihn rantreten, vielleicht Termine ausmachen, kann nur in Sprechstunden an ihn ran. Und das ist genauso eine Entwicklung, wie ich sie schlecht finde. Denn dann kommen wir genau dorthin, was wir an anderen Parteien und Organisationen kritisieren, nämlich dass die Funktionäre abgehoben sind, in ihrer eigenen Welt leben, nichts mehr mitkriegen, was draußen passiert, weltfremde und realitätsferne Entscheidungen treffen. Und genau diese Shitstorm-Driven-Kultur, wie wir sie in der Piratenpartei gerade so wunderbar pflegen, führt dazu, dass auch wir uns intern abkapseln und Leuten halt einfach nicht mehr zuhören und dann vielleicht das eine Mal den einen klaren Gedanken nicht mitkriegen, weil er unter neuen Aussagen und Gekläffe da einfach verschütt geht. Und das finde ich persönlich ziemlich schade, dass man jetzt als Amtsträger sich dann automatisch so abkapselt und abkoppelt vom Rest der Partei. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ich habe dazu gerade was geschrieben gehabt bei Zeile 150 im Pad. Also wenn ich mich jetzt einfach mal reinhänge, sonst stoppt mich. Also ich denke, ein Stück weit ist das unvermeidlich. Dass man wird nicht auf all solche Anwürfe antworten können, aber es ist vielleicht ganz gut, sich dann anzugewöhnen, einfach zu sagen, okay, was auch immer du jetzt sagen wolltest, die Form war nicht okay, probier's nochmal und weiter Punkt zum nächsten gehen. Das ist vielleicht nicht immer eine Lösung, aber ein Stück weit kann es vielleicht helfen. Man muss natürlich auch immer davon ausgehen, dass Leute wirklich dabei sind, die boshaft stören wollen. Und auch in so einem Falle kann es aber trotzdem helfen, wenn man dann sagt, okay, sprichst erstmal in den Papierkorb und dann komm nochmal wieder und gerne nochmal ordentlich. Und irgendwann ist das auch ein Erziehungsfest gegenseitig. Wir werden uns alle dabei verändern müssen. Das ist nicht unvermeidlich und ein Stück weit ist es ja auch sicher gut. Das ist ja auch ein Lernprozess. Und insofern würde ich das nicht gar zu finster sehen. Ich hatte noch, das war jetzt wieder keine Frage, sondern ein Statement, ich hatte noch eine ernsthafte Frage zu dem, was Fredo vorhin gesagt hat. Ich finde den Vorschlag nicht ganz abwegig, dass man sagt, okay, einzelne Mandatsträger außerhalb der Wahlperiode abwählen. Ich beziehe das ausdrücklich nicht auf unsere jetzige Situation, aber es ist ein Punkt, den ich eigentlich auch in der großen Politik gerne sehen würde und gerne in das neue Betriebssystem aufnehmen würde. Ich denke, nur dafür brauchen wir keine spontanen Aktionen auf irgendeinem Bundesparteitag, sondern dafür brauchen wir ein ordentliches Verfahren, das wirklich in die Satzung reingehört. Und das sollte natürlich für Extremfälle vorbehalten sein und mit gewissen Wartezeiten und Fristen und so weiter. Aber wenn jemand wirklich Mist baut oder da ein großes Misstrauen sich aufstaut, dann sollte es auch in der großen Politik jederzeit möglich sein, dass man sagen kann, okay, wir haben dich vor einem Jahr gewählt oder vor einem halben Jahr. Und jetzt musst du dich aber auch zwischenzeitlich eine Abstimmung stellen. Und die anderen sind in Ordnung, die können weitermachen. Dass man da ein geordnetes, schrittweises Verfahren entwickelt, was man dann irgendwann auch in die Satzung reinnimmt und was einigermaßen reibungslos, dass Amtsträger oder Mandatsträger immer damit rechnen müssen, wenn sie Mist bauen und und wirklich eben nicht lernfähig sind, dass sie dann eben auch schnell mal weg vom Fenster sind. Also das möchte ich hier jetzt erstmal stoßen. Ich bin selber nicht der große Statuten oder Geschäftsordnungstyp. Wenn sich dessen jemand annehmen würde, fände ich es toll. Okay. Wenn jetzt jemand da direkt nochmal einhaken will, dann ist Muffin-Mörder dran. Ja, hallo, versteht man mich? So. Wir haben uns jetzt auch schon wieder ein bisschen davon entfernt. Mir ging es eigentlich auch darum, um die Kommunikation innerhalb der Partei. Darum möchte ich das eigentlich ganz kurz halten. Was mir auffällt, ist halt, ich bin da jetzt nicht so drin in diesen Kommunikationskanälen. Ich bin zwar auch auf Twitter, aber besuche das nur sporadisch, einfach weil ich Twitter ein saudummes Medium finde. Aber das ist ja meine persönliche Meinung. Ich denke nur, es würde der Partei an sich, und damit meine ich eigentlich alle, garantiert nicht schlecht zu Gesicht stehen, wenn man sich ab und an einfach mal im Voraus überlegt, was das jetzt für eine Außenwirkung entwickeln könnte. Also gerade bei dieser Shitstorm-Kultur und mit solchen Problemen, mit denen ja auch nur wir irgendwie zu tun haben, wie zum Beispiel hier diese Trollkultur und so weiter und so fort, dass man sich da einfach überlegt, ein bisschen seiner Wirkung auch bewusst ist nach außen hin. Ich denke, da lassen sich einige Probleme und auch einige sehr persönliche Anfeindungen und so weiter und so fort auch schon im Vornherein vermeiden. Vielleicht kurze Anmerkung von mir, weil ich mir da sehr genau, Alios meinte vorher schon irgendwo im Chat, Johannes bewirbt sich auf Statistikbeauftragung, sehr genau immer wieder die Umfragewerte angucke, nicht weil ich auf die schiele im Sinne von, boah, wie wird die nächste Wahl, sondern weil ich sie als ein Gradmesser nehme, wie gut wir momentan zwei Dinge transportieren können, unsere Inhalte und unser Vertrauen in uns als Team, dass wir die Inhalte auch umsetzen. Und gerade bei so einer starken Fluktuation rauf, runter, da unterstelle ich einfach mal, dass sich nicht die Attraktivität unserer Inhalte innerhalb von 2 Monaten so massiv ändert, sondern dass das die Komponente Vertrauen in uns als Team ist. Ich unterstelle einfach mal, dass die Akzeptanz unserer Inhalte kontinuierlich steigt, langsam aber graduell, und die schnellen Sprünge nach oben und unten das Vertrauen ausdrücken, die kurzfristig Veränderungen. Und da war es deutlich zu sehen, nicht ein einzelnes Gate oder ein einzelner Fail hat die Umfragewerte normalerweise stark nach unten beeinflusst. Aber was es beeinflusst hat, ist, wenn dann medial eine Zeit lang die Debatte war, die Piraten zerlegen sich selbst, Piraten machen Shitstorm, Piraten bekämpfen sich, bekriegen sich, sind uneins. Also genau dann, wenn wir nicht mehr als Team das irgendwie in eine Schlacht ziehen kann, so wie damals bei Zensursola oder bei ACTA wir wahrgenommen werden, sondern wie ein Land, das im Bürgerkrieg ist und das natürlich dann durch diesen Kampf im Innen sich auch verschwächt für einen politischen Kampf nach außen. Und ich hoffe, dass die Bürgerkriegsphase bald vorbei ist und dass wir dann gemeinsam wieder, auch wenn es jetzt ein bisschen martialische Vokabeln sind, die ich verwende, dass wir dann nach außen wieder in den Kampf ziehen, um politische Inhalte auch im demokratischen, gesellschaftlichen Feld der gesamten Gesellschaft durchzukämpfen und nicht die Kampfenergie zu sehr nach innen richten. Und dann werden, da bin ich ganz sicher, unsere Umfragewerte auch stetig nach oben wieder klettern. Okay. Wenn ich nichts übersehen habe, sind jetzt keine so richtig als Fragen formulierten offenen Fragen dran im Chat. Wenn jetzt irgendjemand noch ganz schnell irgendwas anbringen will, bitte tut es, kommt einfach hier rein. Und die Bertram ist noch hier drin im Sprecherraum, willst du noch was sagen? Ja, gerne. Ich habe das Pad gar nicht gefunden, aber egal. Ich wollte was Allgemeines sagen, weil ich komme ja schon so ein bisschen doof vor, wenn ich das hier verfolge. Alle haben eine sehr genaue und abgestimmte Meinung und Auffassung und wissen ganz genau, was, warum, wieso ist. Ich habe eher den Eindruck, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wieso, warum, was ist der Grund, warum gibt es so ein Theater in der Piratenpartei? Warum sind in den Vorständen, wo auch immer, solche Differenzen da? Ich verstehe den Grund nicht. Ich war jetzt hier bei uns in Aachen in der so einer Antragskonferenz, die vielleicht auch beliebig blödsinnig war, weil sie nach dem Anmeldeschuss war, aber ich fand die Stimmung zwischen den Leuten, die auch ganz bestimmt nicht blöd waren, fand ich ganz in Ordnung. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum da so viel Theater immer ist. im Bund und auch in NRW teilweise. Okay, wollen wir so eine Runde Abschlussstatements machen? Ja, ja, ich bin müde, ich würde dann auch irgendwann ins Bett gehen. Beziehungsweise aus dem Büro in mein Zimmer fahren, dann ins Bett gehen. Ja, dann fange ich doch gleich mal an mit Abschlussstatement. Diese Runde, wenn ich es jetzt mal, für mich war das auch so ein bisschen so ein Testlauf, zu direktes Feedback zu bekommen, was ja doch sehr direkter ist nochmal und auch persönlicher als auf Twitter und wo ich vielleicht eine bessere Abschätzung auch machen kann, wie Bochum abläuft, weil das ist doch meine große Sorge, dass wir Bochum mit Personaldebatten überlagern, dass das dann auch in den Medien unsere inhaltlichen Beschlüsse, die wir sicherlich treffen in Bochum und die, denke ich, auch mal sehr gut sind und sein werden und richtungsweisend sein werden, sind ja wirklich einige, bestimmt etwa 100 sehr hochqualitative Anträge da und da sollten wir möglichst viele davon abstimmen können, um es festzustellen, ob sie uns programmatisch repräsentieren, also dass das eben nicht überlagert wird. Und gerade so diese Einschätzung, die gerade im Raum war, dass eigentlich die Kritik eher von Menschen kommt, die dann eben nicht hier im Mumble sind, nicht hier vor Ort sind, sich nicht zu Wort melden, gibt mir das Gefühl, dass wir, also bestärkt eigentlich meine Hoffnung, dass wir in Bochum einen sehr disziplinierten Parteitag kriegen, dass irgendwelche Angriffe über GO und Tagesordnung, um Personaldebatten auf den Parteitag zu heben, mit relativ klaren Mehrheiten abgelehnt werden und damit der Parteitag auch eine klare Aussage trifft, nicht sich um diese Frage drückt, sondern ganz klar sagt, wir wollen heute hier Programm machen, wir sehen die anderen Themen nicht für so relevant, dass, und dazu wird hoffentlich der BUFO auch durch eine Performance der nächsten Wochen so beitragen, dass es dann auch berechtigt ist, mit allen, einschließlich mir eingeschlossen. Wir sehen es nicht so relevant, dass es die Themen verdrängen soll. Wir wollen jetzt hier Programmanträge machen und dass dann die Versammlungsleitung einfach einen Programmantrag nach der anderen aufrufen kann und wir sie debattieren. Wenn das ein bisschen hier wenn es erlaubt ist, aus dieser Versammlung diese Hoffnung rauszuziehen, würde mich das sehr freuen, weil das ist mein Anliegen als BGF für Bochum und vielleicht gelingt das ja. Dann mache ich mal jetzt, damit der Alias als unser stellvertretender Oberpirat dann das letzte Wort hat. Ich danke erstmal allen Anwesenden. Es waren ja doch 135 Leute insgesamt, die ja mit dabei waren und zugehört haben, dass wir in einer sehr ruhigen und sachlichen Atmosphäre hier mal miteinander geredet haben. Das ist halt immer ganz wichtig, dass man diese schalldruckinduzierte Kommunikationsform verwendet und nicht nur schreibt. Schade fand ich es auch, dass halt, wie gesagt, die größten und lautesten halt heute nicht da waren. Ist leider so ein Muster, was sich überall durchzieht. Ich habe schon gewitzelt vorhin, dass ich irgendwo hätte wetten sollen, aber das ist mir doch ein bisschen zynisch dann. Vielleicht klappt es dann irgendwann mal, dass die Leute halt tatsächlich nicht nur meckern, sondern auch konstruktiv Kritik üben. Egal. Wir kennen ja unsere Pappenheimer. Ansonsten hoffe ich, dass jetzt ich persönlich auch die Kollegen wir ein paar Fragen ordentlich beantworten konnten, dass meine Anregungen, die ich gegeben habe, vielleicht ankommen und bei dem einen oder anderen auf den Boden fallen. Und wie gesagt, stärkste Oppositionsfraktion ist das Ziel. Ja, ich habe für mich so persönlich mitgenommen, es war tatsächlich so ein bisschen wieder diese Filter, die Tarzun vorhin erwähnt hatte. Das stimmt, die sind auch bei mir sehr schnell, glaube ich, entstanden und sie funktionieren auch eigentlich sehr, sehr gut, aber sie waren halt auch in den letzten Tagen irgendwie einem guten Lasttest sozusagen ausgesetzt und will man dann ja doch mal die False Positives sozusagen auswerten und dafür war das jetzt für mich persönlich irgendwie jetzt total gut, weil ich mir jetzt sicher oder eben genau dieser Eindruck halt eben die Lauten, die ich dann vielleicht auch eben rausfiltert habe, tatsächlich die sind, wo es mir meine Intuition irgendwie gesagt hat, dass das vielleicht die Leute sind, die jetzt auch nicht ins Mumble kommen. Also sozusagen die Wette, die Tatsun erwähnt hat, schade, dass ich sie nicht mitbekommen hatte. Ich hätte gerne mitgewettet. Das freut mich natürlich, dass das so ist. Ich danke euch allen, dass ihr da wart. Vielleicht seid ihr dadurch auch selber in der Lage, irgendwie eure eigene Filterbubble Konfigurationen reflektieren. Das ist vielleicht was ihr mitnehmt. Und daraus erwächst halt das Gefühl, dass ich auf jeden Fall in der richtigen Partei bin, wo coole, konstruktive Leute sind. Und wo trotzdem dann eben diskutiert werden kann und wo es andere Plattformen gibt, wo anders diskutiert wird und dass wir das irgendwie rational irgendwie klar kriegen. Weil das ist ja nicht nur was eine Lernerfahrung, die wir jetzt irgendwie als Partei durchmachen, sondern ich glaube, die macht gerade irgendwie komplett Gesamtgesellschaft durch. Und von daher fühle ich mich in einer richtigen Community, um diesen Prozess irgendwie mitzugehen. Ja, ich möchte auch euch nochmal danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch dem Hessischen Landesvorstand, dass er nochmal alle hessischen Mitglieder zu der Runde eingeladen hat. Also auch wenn jetzt der Kreis der Diskutierenden relativ klein war, hoffe ich doch, dass auch vielleicht unter den Zuhörenden viele waren und sich ein paar Fragen geklärt haben. Ansonsten macht einfach das mit dem E-Mail-Schreiben an den Vorstand. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht eigentlich. Und ja, auch schön, dass es alles so zivilisiert abgelaufen ist und ich hoffe, wir können irgendwie so einen Dialog aufrechterhalten. Und ich glaube, den offiziellen Teil mit Aufnahme und so können wir dann ja abbrechen und wer noch Bock hat, irgendwie weiter zu diskutieren. Nur zu, aber also, ich bin dann auch weg. Okay, alias. Danke, Julia. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.